so den Satz reingeschrieben, wie wir ihn heute hören wollen. Ja. Das heißt, er wird schon als Hero an der Stelle. Nein, überhaupt nicht. Also er bekommt diese Sätze, die der Hero hätte. Ja, aber wird er als Hero inszeniert? Plor, lass uns schnell reingehen. Ich habe keine Lust, unser Intro allzu lange hinauszuzögern. Ich will in die Geschichte rein. Wir haben so viel zu besprechen. Es gibt so wahnsinnig viel zu sagen zu diesem Film. Ihr da draußen, wir werfen uns gegenseitig Filme zu und der eine muss gucken, was der andere vorgeschlagen hat. Und auch in diesem Fall, wir gucken Poor Things von Yorgos Lanthimos, dem verrückten Griechen, der verantwortlich ist für die Greek Weird Wave. Hast du was von ihm vorher gesehen? Ich habe nicht mal The Lobster gesehen. Das hätte ich mal gucken sollen vielleicht vorher. Ich liebe ihn. Okay. Lanthimos gehört zu den spannendsten Regisseuren unserer Zeit. Ja, also das heißt, wir werden über diesen Film reden. Gib eine kleine Zusammenfassung von Plor, aber Plor, bitte halt dich kurz. Wir müssen einfach in diesen Film rein. Ja, du willst so schnell wie möglich rein, das sehe ich schon. Ich versuche es kurz zu fassen. Oh Gott, wir sind heute unglaublich schnell unterwegs. Wenn wir so weitermachen, sind wir in 15 Minuten fertig. In Poor Things geht es um schneller. Bella Baxter. Schneller, Plor. Erschaffen von Dr. Godwin Baxter, der sowohl ihr Schöpfer im Frankenstein-Sinne als auch ihr Vater ist. Und zwar hat er eine Selbstmörderin gefunden, die schwanger war und hat dann gemacht, was total logisch ist, was macht man auch sonst. Er hat natürlich das Gehirn des Babys genommen und in den Körper der erwachsenen Frau gesteckt. As one does. Und präsentiert diese Schöpfung Max McCandles, einem jungen Medizinstudenten, der bei ihm studiert. Mhm. Wir befinden uns übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts oder auch Ende des 19. Jahrhunderts. Auf jeden Fall in irgendeiner Steampunk-Ära. Und jetzt versuche ich, dein Tempo hochzuziehen. Es gab keine Steampunk-Ära. Wir sind in der Steampunk-Ära, doch, dazu kommen wir. Auf jeden Fall präsentiert ihr ihm dieses Geschöpf. Und diese Bella Baxter ist eben ein Kleinkind, am Anfang sogar ein Baby im Körper einer erwachsenen Frau. Mhm. Und sie wird aber irgendwann, zieht es sie nach draußen. Sie will diese Wohnung verlassen. Sie wird von Godwin und von Max wie ein kleines Kind eng in der Wohnung gehalten. Max will sie auch heiraten, unter der Bedingung, dass er mit ihr zusammen dann weiter in der Wohnung von Godwin lebt. Aber ein schmieriger Anwalt namens Duncan Wedderburn entführt sie nach draußen. Sie lässt sich auch bereitwillig entführen. Und wir kommen zu einer munteren Reise durch Europa, inklusive sehr viel Furious Jumping, wie sie es nennt, viel Betthüpfen. Und während sie mit diesem Duncan Wedderburn in Europa unterwegs ist, reift sie langsam ganz wie im klassischen traditionellen Bildungsroman heran und wird zu einer erwachsenen Frau, die die Welt kennenlernt, die die Liebe kennenlernt, die den Sex kennenlernt, vor allem den Sex, aber auch die Philosophie, auch die Ungerechtigkeiten, die in der Welt herrschen. Und wir erleben einfach, wie sie sich als Frankensteins Geschöpf langsam zu einer Frau entwickelt, mit allem, was dazu gehört, an Gefühlen, an Intellekt, an Bildung und so weiter. Sehr gut. Wir haben es jetzt 3 Minuten in der Podcast-Folge und wir sind schon mit der Zusammenfassung durch. Ich bin stolz auf uns. Du musst unbedingt loswerden, was du loswerden willst. Wenn du so hetzt, dann kann das nur bedeuten, dir liegt irgendwas auf dem Herzen und du willst es raushauen. Haus raus. Es ist nicht nur eine Sache. Wir müssen ganz viele Sachen machen. Deswegen müssen wir jetzt einfach eins nach dem anderen abarbeiten. Nur für euch, dass ihr wisst, wir werden sehr viel über Sex reden müssen, aber ich werde versuchen, den Sex so lang wie möglich nach hinten zu schieben und erstmal die anderen Sachen abzuarbeiten, weil das sehr kontrovers wird mit Pädophilie und so weiter. Nur um das Wort einmal reinzuwerfen. Ja. Und das werden wir alles besprechen müssen. Aber ich möchte erstmal über die Schauspieler reden. Wie großartig sind diese Schauspieler? Wie großartig ist Emma Stone? Emma Stone spielt Bella Baxter. Emma Stone hat vor kurzem, also mittlerweile ist schon ein bisschen länger her, einen Oscar auch gekriegt als beste Hauptdarstellerin. La La Land. Es ist kein Vergleich zu. Was sie hier macht, La La Land, ist im Vergleich zu dem, was sie in diesem Film abliefert, Dinner Theater. Ja, Dinner Theater ist ein guter Vergleich. Wie geil ist das denn? Also ich habe nie verstanden, warum sie für La La Land einen Oscar gekriegt hat. Ganz ich ehrlich, schon. Ich bin kein großer La La Land Fan. Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich bin kein großer Fan von diesem Film. Ich mag den nicht besonders. Ich finde, dass sie einfach, egal wie der Film ist, ja. Ich finde, dass sie als Schauspielerin schon immer, und in diesem Fall natürlich auch, eine unglaubliche Natürlichkeit und einen unglaublichen Charme versprüht. Ja. Und das aus, egal was für einen Inhalt sie transportieren muss, sie schafft es, Emma Stone-Vibes reinzubringen, die einfach großartig anzusehen sind und die trotzdem immer true to the character sind, was ich wahnsinnig spannend finde. Ja, ich würde ja behaupten, die Schauspielleistung in diesem Film ist wahrscheinlich die beste Schauspielleistung, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe, vielleicht auch den letzten 20. Ja, okay. Ich finde es unglaublich, was sie da macht. Man wie muss sie aber die Entwicklung dieser Figur spielt, sowohl körperlich, ja, als auch charismatisch, als auch geistig. Es ist unfassbar gut. Man muss vielleicht aber auch sagen, es ist nicht nur die beste, sondern auch die meiste Schauspielleistung. Ja. Also sie hat einfach wahnsinnig viel zu spielen. Und dann fällt es einem vielleicht auch, wenn man einfach ein guter Schauspieler ist, gute Schauspielerin ist, es leicht, aus dem Vollen zu schöpfen. Ja. Wenn wir jetzt den großen Gegensatz bei diesen Oscar-Verleihungen, die wir ja hatten, bei uns, während wir das aufnehmen, ist es nicht so lange her, dass die Oscars verliehen wurden, bei euch vielleicht schon ein bisschen länger. Aber sie ist angetreten gegen eine indigene Schauspielerin. Es war Lily Gladstone. Der Film heißt Killers of the Flower Moon. Da hat sie auch wahnsinnige Schauspielleistungen abgeliefert, aber hier darf sie nicht so viel spielen wie, sie kann nicht aus dem Vollen schöpfen wie Emma Stone. Deswegen ist es natürlich auch dankbar. Emma Stone darf alles spielen, was es auf dieser Welt nur zu spielen gibt, in einem einzigen Film. Und es ist der Hammer. Sie spielt auch alles. Sie spielt das Kleinkind. Ja. Sie spielt die Puppe, die sich irgendwie sich bewegt und ungeschickt bewegt und erstmal versuchen muss, überhaupt zu begreifen, wie man diesen Körper benutzt. Sie spielt die Verführte. Sie spielt die Verführerin. Sie spielt die Genießerin, die Hedonistin, die das Leben versucht, voll auszuschöpfen. Ja. Sie spielt aber auch die Hedonistin, die auf die Fresse fliegt und dann plötzlich konfrontiert wird mit der tiefen sozialen Ungerechtigkeit, die einfach mal in der Welt steckt und die dann versucht, damit umzugehen. Und sie wuppt das alles. Diese krassen Wechsel von Emotionen, auch gerade wie Kinder die Welt wahrnehmen und wie Kinder sehr emotional auf bestimmte Dinge reagieren. Ja. Sie macht das mit einer unglaublichen Leichtigkeit und gleichzeitig mit einer Attraktivität im charismatischen Sinne. Sie ist einfach, ich finde sie, es ist unglaublich, wie sie diesen Film trägt. Also es ist nicht nur ihre Leistung, aber ihre Leistung jetzt einmal wirklich dahin zu legen, es ist unfassbar. Also man sitzt schon fassungslos davor. Wie mir das sonst nur einmal beim Joker von Heath Ledger passiert ist, dass ich davor gesessen habe und gedacht habe, what the fuck spielt der da? Wie krass ist das denn? Und hier auch, wie toll. Großartig. Also es ist wirklich gewaltig. Und das Krasse ist ja tatsächlich, dass der Film, du hast schon gesagt, lass uns über die Schauspielleistungen reden. Ich glaube, du offensichtlich bist du ähnlich angetan, auch von einigen anderen, die in diesem Film mitspielen. Absolut. Die auch teilweise so gegen ihr Image besetzt sind. Also um Mark Ruffalo als Duncan Wedderburn, als schmieriger Anwalt, er hatte selbst wohl Sorge, dass ob er das überhaupt spielen kann. Und er spielt den so geil, weil diese Figur, dieser Duncan Wedderburn macht im Film auch eine Entwicklung durch, nämlich vom ätzenden Verführer und Entführer zum wunderbar kleingedrückten Chauvinisten. Es ist so geil, wie dieser Film den Chauvinisten so richtig weich kocht, der dann verzweifelt am Schluss in der Irrenanstalt sitzt und sagt, diese Frau hat mich klein gekriegt. Es ist natürlich so comically, muss man sagen. Absolut. Ne? Aber viel an diesem Film ist artifiziell überhöht, insofern ist das vollkommen in Ordnung. Ja, artifizieller. Okay, um die Namen noch reinzuwerfen, Willem Dafoe. Ja. Spielt den Godwin Baxter als liebenden Vater. Da können wir später nochmal drauf eingehen, was da alles an Nuancen drin ist, aber Willem Dafoe spielt das richtig, richtig, richtig gut, finde ich. Und dann ist es hört einfach nicht auf, was Schauspielleistung betrifft. Catherine Hunter als Puffmutter, die ein sehr merkwürdiges Fable hat für die Körperteile ihrer Angestellten. Ja. Und die, man kennt sie eventuell aus Harry Potter. Oh, das weiß ich gar nicht. Wo sie eine kleine Rolle hatte, aber Catherine Hunter ist auch generell eine Schauspielerin, die gerne auch mal so schräge Rollen spielt. Ja. Eine britische Schauspielerin, und sie spielt hier auch einfach auch eine kleine Nebenrolle. Sie ist wirklich sehr, total sehr gut. Krass. Sie ist wirklich toll. Und dann auch sowas wie eine große Dame des Kinos, Hannah Schigula, die Martha spielt. Total geil, große deutsche Schauspielerin, die schon aus dem neuen deutschen Film, die mit Fassbinder zusammengearbeitet hat und so weiter, die halt auch mal hier eben so in einer kleinen Nebenrolle einfach das Boot rockt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die macht das toll. Sie guckt so gut. Also allein ihre ihre Reaction-Shots, wie man so sagt. Ne? Ja. Nicht nur, wie sie Dinge sagt, sondern einfach, wie sie die Umgebung wahrnimmt und mit Augenbraue quasi, ob sie jetzt zu sehen ist oder nicht. Sie hat so eine Haltung da drin, die ich großartig finde. Es ist einfach ein Film der wirklich großen Schauspielleistung. Ja. Und ich finde, nicht nur wegen der Schauspielerleistung, sondern auch wegen der ganzen Atmosphäre wirklich überraschend. Von Yorgos Lanthimos hätte ich so einen Film nicht erwartet. Echt? Ich habe ja die ganze Zeit gehört, dass er einen Haufen solcher Sachen gemacht hat und dass das eigentlich, diese anderen Sachen vielleicht ein bisschen düsterer enden, aber eigentlich viel düsterer, viel kammerspielartiger. Okay. Yorgos Lanthimos ist ein schräger Regisseur. Der macht wirklich bizarre Filme. Der hat so ein bisschen was von Kafka. Ja. Der hat so ein bisschen was von traditionellem Surrealismus à la Buñuel und auch sehr viel Arthouse drin. Und seine Filme zeichnen sich eigentlich immer bis da dahin damit aus, dass die SchauspielerInnen relativ wenig machen und sehr steif sind. Okay. Und das Ganze dadurch so eine awkward silence hat. Seine Filme leben davon, dass Menschen Dialoge führen, die komplett mechanisch gesprochen sind und die immer so diese Ruhe, diese Räume haben dazwischen, die es unangenehm machen. Er hat wirklich ein Händchen dafür, unangenehme Filme zu machen. Okay. Und was die ersten 40 Minuten in diesem Film passiert, ich habe die ersten, keine Ahnung, was in den ersten 20 Minuten dachte ich, ah ja, das ist ein Lanthimos-Film. Schwarz-Weiß, merkwürdige Kameraperspektiven, auch mal Fischauge und so weiter. Ja. Und sie sind in diesem Setup, was so sehr kammerspielartig ist, weil sie ständig in diesem Haus gefangen sind. Ja. Und es ist alles so ein bisschen awkward. Und dann wird er bunt und explodiert. Und dann wird es zum Steampunk-Märchen und dann wird es zum Genussfilm. Und du denkst auf einmal, Lanthimos, wo ist deine deprimierende Weltsicht hin? Und was machst du hier gerade für ein Freudenfeuer? Und aber gleichzeitig geil, dass du das jetzt auch machst. Das kannst du nämlich. Ja, also das muss man ihm tatsächlich geben. Also das funktioniert volle Kanne. So das sprüht die ganze Zeit von, obwohl da sehr zynisch teilweise erzählt wird, sprüht das vor Leben und auch Liebe für Leben, für Kunst und für Kultur. Ja, es ist halt so. Also es ist von Lanthimos habe ich nicht so einen optimistischen Film erwartet, der so sehr das Leben abfeiert, der ja auch immer natürlich auch so düstere Momente hat und auch so düstere Sachen reinbringt. Sehr, ja. Aber merkwürdigerweise dann trotzdem immer den Weg zu einer optimistischen Interpretation findet. Und was ich total wichtig finde, weil er dadurch der Figur Bella Baxter so eine Stärke gibt. Es gibt so viele Momente, wo dieser Film kippen könnte. Ne? Sie arbeitet ganz lange im Bordell und hat dann Sex mit den verschiedensten Männern, die teilweise wirklich schräg und bizarr sind. Aber es wird nie ins Negative gedeutet, sondern es wird irgendwie, sie behält ihr Selbstbewusstsein, sie behält ihre Würde, die sie im Laufe des Films findet. Und es gibt so viele Momente, wo man sagen könnte, und jetzt macht man eine richtige Tragödie raus und jetzt wird sie so richtig gebrochen und fertig gemacht. Ja. Aber aus allen Momenten, egal ob sie mit krasser Armut konfrontiert wird, egal ob sie in dem Bordell ist, egal ob sie ausgenutzt wird, sie kommt immer erhobenen Hauptes heraus und reift daran. Und ja, das ist so ein Grundoptimismus, der einfach sich durch den Film zieht. Ja, der aber auch Schwierigkeiten macht teilweise, finde ich. Sehr gut. Aber darüber reden wir später. Ich will wirklich tatsächlich erstmal die guten Sachen abarbeiten, bevor wir in die großen Fettnäpfchen dieses Films keine Fettnäpfchen. Ich weiß. Ist dir schon mal aufgefallen? Kurze Meta. Ja. Wenn wir über deine Filme reden, versuchst du immer zuerst die negativen Sachen abzuhaken, damit wir die Filme danach wieder hochheben können. Ja. Wenn wir über meine Filme reden, versuchst du immer zuerst die guten Sachen abzuarbeiten, damit du nachher zu der schlechten Note kommen kannst. So ganz, ganz klassisch, wie man es in der Erörterung im Deutschunterricht gelernt hat, fange mit dem an, was nicht deine Meinung ist und komme langsam zu dem, was deine Meinung ist, um dann am Schluss den stärksten Schlusspunkt zu setzen. Ja. Das machen wir heute nicht so. Oh nein, Flo, wir streiten was jetzt. Was für ein Problem hast du mit diesem Film? Was für ein Problem habe ich mit dem Film? Oh mein Gott. Also, wenn wir jetzt, ich knüpfe an das an, was du mit dem Bordell hast. Und zwar noch nicht die schlimmste Sache oder die schwierigste oder die kontroverseste Sache, sondern etwas, was so subtil die ganze Zeit das Gefühl macht, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Film. Und zwar, dass Emma Stone, also Bella Baxter, eigentlich nie genug Hürden hat, um ihren Charakter zu bilden. Weil das ist das, was ja der Film erzählt, der sagt, dass sie die ganzen gesellschaftlichen Probleme nicht im Hinterkopf hat und nicht vorher vorbelastet ist mit diesem ganzen Zeug, wie sie sich verhalten soll, wie Sex funktioniert, wie diese ganzen anderen Sachen funktionieren. Das hat sie alles nicht im Hinterkopf und deswegen kann sie auf ihre Art und Weise damit umgehen. Das ist gut. Okay, Problem ist, in ihrer Welt, in dem, was für sie passiert, in dem, was bei ihr passiert, kann eigentlich jeder seine eigene Wirklichkeit basteln, seinen eigenen Charakter bilden, so wie man will. Was andere in unserer Welt, wie wir hier leben, die auch geschenkt anders funktioniert als der Film, wir nicht immer können. Und sie hat zwar so kleine Hürden und so Sachen wie, dass sie halt in einer Box entführt wird auf ein Schiff, aber eigentlich ist es wie eine Telenovela, wo man am Ende denkt, naja, so richtig große Probleme sind es am Ende doch nicht gewesen. Also ich würde, wenn eine Frau von einem Mann, der deutlich älter ist, als sie in einer Box entführt wird auf ein Schiff, damit sie sich nicht bewegen kann, würde ich jetzt nicht als kleine Hürde bezeichnen, sondern als ziemlich hartes Ding. Die Sache ist die, sie findet da sofort Freunde, sie findet sofort Leute mit, natürlich hat das damit zu tun, wie sie damit umgeht. Natürlich, das ist, sie das geht ist ja raus. Mit Haupt. Und ja, natürlich. Und das ist auch richtig und auch wichtig. Aber der Typ zum Beispiel, Mark Ruffalo, der gibt ja sofort quasi auf. Das löst ihn ja quasi auf, nur dass sie sagt, nö, und ihm eine Ohrfeige gibt. Das reicht als Auflösung quasi für diesen Charakter. Ich glaube, du fällst ein bisschen drauf rein, dass sie eben diese Hürden überwindet und glaubst und denkst deswegen die Hürden klein, weil die Hürden sind enorm groß. Sie ist mit krasser Armut konfrontiert. Sie arbeitet in einem fucking Bordell eine Zeit lang. Sie ist mit wirklich hässlichen, fiesen Männern konfrontiert. Mit Machos. Mit Männern, die sie klein halten wollen, die sie gefangen halten wollen. Und dass sie es schafft, da rauszukommen, dass daraus keine Tragödie wird, die uns erzählt, oh mein Gott, ja, Das ist alles verloren. Was man machen kann, auf jeden Fall. Klar, man kann das so erzählen. Aber dadurch wird dieser Film zu so einem würdevollen Empowerment-Statement, weil es halt einfach sagt, ja, sie schafft es. Und natürlich ist es ein Märchen. Es ist ein fucking Märchen. Wir haben zwischendurch Hunde mit Köpfen von Enten oder Enten mit Hundenköpfen. Wir haben zwischendurch irgendwelche Schwebebahnen, die vor einem bunten Himmel vor sich hinschweben. Natürlich ist das ein Märchen. Ja. Aber die wesentliche Botschaft dieses Märchens ist ja, sie schafft es. Und zwar gar nicht mal, du kannst es auch schaffen, trotz aller Hürden, sondern sie schafft es und guckt das an, wie sie es schafft, weil es ist einfach geil. Die Sache ist die, sie hat vielleicht die Entführung zu überwinden und so weiter. Also es gibt ja durchaus sexuelle Ausbeutung und so weiter. Die Armut. Die Sache ist die, sie schafft das mit so einem Fingerschnipsen. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ah ja, das kann sie auch noch. Sie ist Superwoman in dem Moment. Dass ich die Hürde genau deswegen nicht zu spüren bekomme, obwohl sie vielleicht da sein könnte, wie du sagst, ne, das ist schon jetzt rein auf dem Papier ist es schon eine crazy Sache, dass er entführt wird in einer Box und einfach so sich auf dem Boot befindet, wo sie sich nicht wegbewegen kann. Aber das, was sie macht damit, ist mit so einer Leichtigkeit, was dem Film auch hilft, aber auf der anderen Seite das Problem macht, dass sie da einmal einfach über die Leiche drüber steigt und ihr Leben weiterführt und man dadurch eben nicht das Gefühl bekommt, dass sie auch nur irgendeine ernsthafte Hürde überwinden muss. Aber Teil von ihrer Entwicklung ist doch auch, dass am Anfang die ihre größte Stärke ihre Naivität ist. Sie kommt weiter, auch einfach, weil sie Menschen komplett entwaffnen kann mit ihrer absolut naiven Ehrlichkeit. Wenn sie da am Tisch sitzt beim Dinner und dann erzählt, ja, du hast über den Penis geredet von deinem Mann. Mhm. Der Penis von Duncan, der schmeckt übrigens salzig. Mhm. Ich muss jetzt das Baby hauen. Mhm. Dann ist das einfach so eine pure entwaffnende Naivität. Ja. Da findet aber auch eine Entwicklung statt. Ne? Das ist ja keine Superhelden-Eigenschaft, sondern das ist einfach was entwaffnend ist. Aber lass uns bei der Szene gerne bleiben. Und es ist ja, Moment, ich will aber auf das große Ganze hinaus. Das Ding ist ja, wie sie später Sachen löst, wird sie mehr und mehr selbstbewusst. Sie wird mit der Armut konfrontiert. Ja. Sie wird damit konfrontiert, dass Frauen nicht entscheiden dürfen. Zum Beispiel im Modell, wenn sie sagt einfach mal, ey, warum machen wir es nicht so? Mhm. Sie wird mit sozialistischen Ideen konfrontiert. Mhm. Und wir merken, wie sie nach und nach reift und wie später ihre wahre Stärke zum Vorschein kommt, die halt nicht diese Naivität ist. Mhm. Das ist ja eigentlich die entscheidende Stärke, nämlich, dass sie sich wie in einem Bildungsroman ihren Intellekt bildet. Yeah. Dass sie Ärztin werden will. Mhm. Und dass sie dann am Schluss eben diesen Punkt erreicht hat, wo sie auf der Veranda sitzen kann, in dieser glücklichen Beziehung mit diesen Menschen, die sie auch zurechtgeformt hat. Und der Film würde jegliches Empowerment verlieren, wenn er daraus eine Tragödie, eine schnulzige Tragödie machen würde aus ihrer Entwicklung. Ja, ja, also es gibt große Vorteile dieser Art und Weise, das zu erzählen. Absolut richtig. Und auch, weil ich dann super durchkomme und super durchgeleitet werde und die humoristischen Momente absolut treffen. Wie zum Beispiel, dass sie einfach aus dem Nichts sagt, I'm gonna go punch that baby. Die Sache ist die, bleiben wir genau bei dieser Szene. Ja. Sie kommt dahin an den Tisch und sagt die Sachen, die sie sagt. Und sie tut Sachen, die sie tut, wie zum Beispiel da diesen Tanz aufführen und Leuten zwischen die Beine kicken und so weiter. Eine absolut bemächtigt gewordene Szene, die man auch auf YouTube findet mittlerweile. Großartig. Also die Szene ist großartig. Das, was am Ende bei mir allerdings ein kleines bisschen hängen bleibt, ist, dass niemand der Beteiligten der Szene einen Widerstand darstellt. Außer Wedderburn so ein bisschen. Aber die anderen, die eigentlich auch Teil dieser Gesellschaft sind, die eigentlich auch sagen müssten, hä, was passiert denn hier? Was macht die Frau da? Niemand scheint überrascht zu sein. Niemand in dieser ganzen Ballroom sagt auch nur einmal, wollt ihr mal jemanden holen, Security oder sowas, die sie rauswirft? Nein, die kommen sogar und sagen, wir gehen tanzen, wie wär's, kommst du mit? Und die am Tisch, wo sie sich gesellschaftlich daneben benimmt, in Anführungsstrichen. Ich finde es großartig, was sie sagt, aber die sind alle nicht dagegen. Die sind ja alle total, ja, okay, dann sagt sie das jetzt und ich sage auch, was mit meinem Mann ist und das ist kein Problem. Das Gleiche findet sich wieder auf dem Boot. Moment, lass uns ganz kurz bei dem Tanz bleiben. Was ist mit dem Konflikt, mit der Hürde, was Duncan mit ihr macht in dem Moment? Wir haben ja hier eine wirkliche Entwicklung, wie sie anfängt zu tanzen, wie sie von dieser Musik begeistert ist. Wir haben davor ja auch diese Szene, wie sie zum ersten Mal eigentlich Welt wahrnimmt, außerhalb von ihrem Kokon, in dem sie die ganze Zeit war. Und dann hört sie Musik und ist zu Tränen gerührt. Dann sieht sie ein sich streitendes Paar und ist komplett überfordert damit. Ja. Und sie saugt das ja irgendwie auf und versucht das irgendwie zu verarbeiten. Und dann macht sie diesen Tanz. Ne? Dann steht sie auf und macht so in diesen stelzigen Schritten, in denen sie sich bewegt, versucht sie irgendwie zu dieser Melodie zu tanzen und will leben. Und dann kommt der Typ und reißt sie rum zu einem typischen Paartanz, wo er sie verführen will. Übrigens 8,5. Schaut euch mal die Tanzszene aus 8,5 von Fellini an. Ja, stimmt. Die ist nämlich sehr nah daran orientiert. Wir haben hier einen richtigen Kampf. In dieser Szene findet ein Kampf statt, der auf einer subtilen Ebene stattfindet. Natürlich, sie wird nicht geschlagen und liegt dann heulend auf dem Boden. Und ich glaube nochmal, das wäre schlecht für den Film. Das glaube ich auch, ja. Sondern sie kämpft auf eine andere Art und sie überwindet die Hürden auch auf eine andere Art. Das ist ein wesentlicher Punkt des Films, das ich auch total schön finde. Also ich finde auch wichtig, dass sie tatsächlich mit diesen Mitteln kämpft. Das ist schon richtig. Dann haben wir auf jeden Fall diesen märchenhaften Aspekt. Ich glaube, dieser märchenhafte Aspekt hängt aber auch ganz viel mit der Wahrnehmung zusammen von ihr, weil sie die Welt als dieses Märchen wahrnimmt, weil sie halt als Kind in diese Welt stolpert. Das ändert sich nachher auch. Die Welt wird anders wahrgenommen. Die Welt wird von ihr ständig anders wahrgenommen. Es gibt eine Entwicklung in ihrer Art, wie sie die Welt wahrnimmt. Ja, ja. Und zum Beispiel in dieser Alexandria-Szene haben wir es dann ganz krass, wo so ein ganz krasser Bruch stattfindet, aber auch danach. Und das ist eine Wahrnehmung von Konflikt, die irgendwie merkwürdig ist, die auch so schräg ist und auch so ein bisschen weird und daneben. Aber das ist so erfrischend, finde ich, im Vergleich zu Problemdramen, die halt, um einen moralischen Punkt zu setzen, ihre Protagonistin oder ihren Protagonisten klein halten und klein machen. Ja. Und wenn ich mir anschaue, wie die Kinolandschaft aussieht heutzutage, bin ich sehr froh, dass der Film sich dafür entscheidet und nicht dafür. Nicht für das Problem, sondern für die Lösung. Ja, ja, ich finde es total richtig, absolut. Ich finde bloß, dass die Umgebung das mehr hätte atmen können, Möchtest du Tee, Johannes? Ungewöhnlich ist. Ja, ich nehme gerne Tee. Du möchtest jetzt einen gießen? Hier, bitte. Normalerweise gieße ich immer so einen und jetzt bin ich mal gespannt, ob nur das auch in der Lage ist, so schön mit so Johannes Geräusch. Macht das immer vom Mikrofon. Ja, genau. Und los. Naja. Ja, okay. Es ist ein okayes Geräusch. Nicht so schön, wie ich das mache, aber ja, ja. Wo waren wir denn jetzt eigentlich, Blor? Was soll ich denn sagen? Du wolltest einen Problemfilm mit klassischen GZSZ-Problemen sehen, wo das große Drama ist und die Protagonistin am besten am Schluss so richtig klein gemacht ist und weinend in der Ecke sitzt. Also ich glaube, dass die Umgebung, in der sie sich befindet, immer zu sehr unterstützt, was sie tut. Duncan Weatherburn ist derjenige, der dagegen sein soll. Der ist der Hauptaggressor oder der Hauptantagonist. Aber dass der Rest der Welt sich die ganze Zeit im Grunde für sie und ihr das Podest macht, finde ich ein bisschen zu konfliktscheu. Weil natürlich kann sie die Welt so wahrnehmen, dann nimmt sie vielleicht Konflikte nicht wahr, die um sie drumherum entstehen, weil sie so ist, wie sie ist. Trotzdem will ich das ein kleines bisschen mehr mitspüren. Aber wer baut ihr denn ein Podest? Ja, dieser Tisch, wo sie da sitzt und sie einfach über den was gerade eben gesagt wurde, dass es gesellschaftlich nicht anerkannt ist, ist plötzlich gesellschaftlich anerkannt. Genauso im Boot, wenn sie im Boot ihre neuen Freunde kennenlernt, Martha und Harry. Die beiden sind auch sofort bei ihm. Martha sagt sofort, ja, ich hatte seit 20 Jahren keinen Sex. Die sind sofort zusammen mit einer Bubble, die nicht widerspiegelt, was ihr vorher gesagt wurde, dass gesellschaftlich das nicht anerkannt ist. Aber das Wesentliche ist doch in ihrer Beziehung zum Beispiel zu Harry. Der will sie klein machen. Der konfrontiert sie mit seinem absolut radikalen Nihilismus und Zynismus und will sie eigentlich dazu kriegen, dass sie erkennt, wie schrecklich die Welt ist. Der tritt ja auch als Antagonist auf. Und auch die sie potenziell auf ein Podest heben könnten, zum Beispiel auch Duncan, wollen sie klein halten, wollen sie klein machen. Du redest die ganze Geschichte von den Hauptpersonen. Ich will aber gar nicht auf die Hauptpersonen. Und die Geschichte, die uns hier erzählt wird, ist, wie sie sich eben nicht klein machen lässt. Und ja, man könnte auch die Geschichte erzählen, wie sie sich klein machen lässt, aber was wäre gewonnen? Und ich will nicht, dass sie klein Wenn wir den 10. Macho im Kino erleben, der einfach sein Macho-Ding durchzieht und meinetwegen am Schluss auf die Fresse kriegt, dann hast du hier ein ziemliches Klischee. Aber wenn wir einen Macho sehen, dessen softe Seite hervorgekehrt wird und der dann so richtig in den Boden getreten wird. Ja, ja. Einfach, weil er komplett überfordert ist mit ihrer Art. Ich freue mich total drüber, dann was mit Duncan passiert. Das ist einfach eine wunderschöne Charakterentwicklung, dieses Weichkochen. Absolut, ich mag das Weichkochen. Es geht mir und du darfst Gesellschaft drumherum. Ich glaube, du darfst nicht den Fehler machen, dann zu sehen, diese subtilen Kämpfe nicht zu sehen. Wie gesagt, der Kampf mit Harry ist ein richtig großer Kampf. Es geht hier um den Kampf von der kindlichen Naivität, mhm. von einer grundsätzlich optimistischen Weltsicht gegen eine absolut radikal nihilistische Weltsicht. Das ist ein existenzieller Kampf, den sie macht. Sie verliert dabei fast ihr Leben. Ne, sie will runter zu den Armen, die sie zerreißen würden, so wie Harry es formuliert. Ja. Und Martha geschenkt. Mhm. Martha findet sie cool. Martha ist eine alte Lady, die es cool findet, so eine junge, einfach geradeaus Herausfrau zu erleben. Mhm. Auf jeden Fall. Aber auch zum Beispiel Miss Sweeney im Bordell. Mhm. Das ist ja auch eine Frau, die sie ausnutzen will, die sie klein halten will, die sie für sich ausnutzen will und das mit bestimmten Mitteln macht. Hier gibt es sehr viele Antagonisten. Ja, ja. Und ja, ja. Der Kampf wird aus einer sehr, sehr spezifischen Perspektive dargestellt. Mit sehr viel Bunt und sehr viel Glitter. Aber der Kampf ist trotzdem da und der Kampf wird trotzdem gezeigt. Harry zum Beispiel, sobald es darum geht, was da gerade passiert ist, sagt sofort, ja, sorry, ich wollte dich eigentlich nur verletzen. Und sie so, nein, aber es ist doch gut, dass du das gemacht hast, weil ich jetzt die Welt sehen kann, wie sie ist und dann kann ich dagegen kämpfen. Das ist ja kein Konflikt, das ist ja eine Andeutung von Konflikt, die sofort gelöst wird. Nee, aber der Konflikt findet vorher statt. Der Konflikt wird nachher nochmal erklärt, das könnte man vielleicht lassen, aber der Konflikt findet statt, wenn sie dann in Alexandria stehen und Harry sagt, und hier siehst du die armen Menschen. Ja, ja. Guck mal, wie sie aussehen, guck mal, wie die Kinder sterben. Und sie dann losrennt und sich fast darunter stürzt. Das ist der Konflikt, nicht das danach, das Erläutern. Klar, das könnte man sagen, ist vielleicht ein bisschen zu akademisch. Ja. Aber der Konflikt findet doch davor statt. Der Konflikt ist doch an dieser Stelle, der muss doch nicht erklärt werden. Sondern der muss gezeigt werden. Aber das ist die Auflösung dann. Sofort dann auflöst, ja, ach, und also, ich weiß nicht. Also, man könnte es auch mit Ambiguität irgendwie umschreiben, aber für mich ist es jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, dass sie tatsächlich die Steine, die ihr im Weg liegt, die nehme ich zu wenig als Steine wahr. Ich finde, die Konflikte finden halt auf einer anderen Ebene statt. Die Konflikte finden statt, gefiltert durch ihren Blick. Durch ihren kindlichen Blick. Es gibt ja auch diese Prügeleien oder sogar diese Mordversuche, die immer mit Lachen quittiert werden und lachend beobachtet werden. Mhm. Also diese absurden Schläge, wenn Duncan sich schlägt, ist es immer komplett absurd. Und sie sitzt daneben und lacht sich drüber kaputt, ne? Ja. Duncan schlägt sich bei diesem Tanz mit dem Typen, der ihr zugezwinkert hat. Duncan will Martha ins Meer stürzen und sie sitzt daneben und lacht, weil es eben dieser Blick ist von einem kindlichen Gemüt. Ja. Aber das ändert ja nichts dran, dass hier Konflikte ausgetragen werden, dass diese Konflikte auch ziemlich groß sind. Also, man muss dazu sagen, dass Martha auch total entspannt darauf blickt. Die wird da einfach weggezerrt und amüsiert sich da, sitzt da und denkt sich, ja, dann probiere mich halt von Bord zu schmeißen. Das ist einfach genau das Gleiche. Es wird total underplayed, sodass kein wirklicher Konflikt existiert. Nein, ich würde sagen, das ändert nichts daran, dass diese Konflikte da sind und dass diese Konflikte auch über den Film hinausgehen. Also ich sehe sie dann nicht wirklich. Darüber, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges, können wir auf jeden Fall nochmal reden, wie feministisch dieser Film ist, ein ganz wichtiges feministisches Element dieses Films, dass die Konflikte nicht ignoriert werden, sondern dass diese Konflikte durch einen Filter gezeigt werden, aber dass eigentlich in jedem Moment klar wird, dass diese Konflikte, die hier sind, größer sind als das, was in ihrer Wahrnehmung stattfindet und auch größer als das, was in diesem Film stattfindet, in diesem märchenhaft allegorischen Rahmen. Das ist halt das Ding, was ich nicht sehe. Das ist halt das Ding. Ich sehe nicht, dass die Konflikte tatsächlich da sind. Im Bordell ist es halt genau das gleiche Ding. Du siehst nicht die sexuelle Ausbeutung, die thematisiert wird, die natürlich gedreht wird und die natürlich auf eine bizarre Art artifiziell entstellt wird, aber die trotzdem doch da ist, oder? Naja, es wird halt auf sie bezogen viel. Im Bordell hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr sehen, was tatsächlich auch passiert. Also wir haben jetzt hier eine sehr eindeutige, einseitige Sicht darauf, nämlich durch ihre Brille. Und ich hätte gerne vielleicht wenigstens Hintergrund-Action oder ein, zwei Worte von irgendwelchen Leuten, dass das eben nicht einfach nur so abläuft, dass man sagt, gut, das Trauma, das hier potenziell da sein könnte, ignoriere ich einfach und deswegen habe ich kein Trauma. Ich glaube, dieser Film gehört tatsächlich zu den Filmen von Lanthimos, die weniger leere Stellen haben als andere Filme von ihm. Seine Filme zeichnen sich normalerweise dadurch aus, dass es sehr viele Leerstellen gibt, die du irgendwie füllen musst. sonst bist du verloren. Also es ist auch Qualitätsmerkmal. Es ist auch tatsächlich einer von seinen Filmen, die Mainstream-tauglicher sind. Es ist tatsächlich so, näher an Popcorn-Kino war dieser Regisseur noch nie. Ja, okay. Was auch mit diesem optimistischen Blick zusammenhängt. Ich glaube, diese Thematisierung von Trauma, beziehungsweise dieses direkte Zeigen von Trauma, vielmehr das direkte Zeigen davon, hätte diesem Film seine Kraft geraubt. Weil er so sich wirklich voll und ganz auf seine Hauptfigur konzentrieren kann. Ihr Blick ist das Entscheidende. Er schafft es auch tatsächlich, finde ich, in diesen ganzen Sexszenen die ganze Zeit von diesem Male Gaze wegzugehen und vielmehr eigentlich die ganze Zeit so ein Female Gaze zu haben. Und das ist erstaunlich dafür, dass es so viel Bettgehüpfe gibt von einem männlichen Regisseur. Ist es erstaunlich Male Gaze frei. Naja, also ich finde nicht, dass er den Male Gaze überwindet, aber es ist erstaunlich wenig davon tatsächlich. Und stattdessen gibt er sich wirklich seiner Perspektive hin und nimmt ihre Perspektive auch ernst. Und wenn dazu sowas gehört, wie was man jetzt im weitesten Sinne des Wortes Sex Positivity nennen könnte, dann würde ich sagen, ja, go for it, weil ich habe, also keine Ahnung, ein TERF-Film dürfte das nicht werden und ich glaube, es gibt Momente, wo das passieren könnte, zum Beispiel im Modell und ich bin froh, dass er das nicht macht. Puh. Also die Sache ist die, wenn wir jetzt beim Sex sind, der Film hat übrigens ganz, ganz viele tolle Momente und ich finde ganz, ganz, ganz viel toll an dem Film. Aber eben, wir reden gerade über die Probleme. Aber wir kommen vielleicht auch zu den tollen Sachen nochmal. Ich finde eben schwierig, dass wir tatsächlich sehr einseitig sind. Also auch im Bordell. Also ich oft das Gefühl habe, dass mir verkauft wird, dass ich einfach nur das potenziell Traumatische ignorieren muss. Dann habe ich auch kein Trauma. Das finde ich hochproblematisch. Und ich verstehe so ein bisschen das Gedankenexperiment. Es ist nicht realistisch, aber was ist, wenn wir euch Tätern das Opfern wegnehmen, quasi? Wenn wir sagen, wir sind halt nicht das Opfer. Was hast du noch davon? Bei Duncan ist es, dass er irre wird, weil er einfach es nicht schafft, fucking nochmal sie unter Kontrolle zu bringen und sie zu besitzen. Ich bin einfach nicht das Opfer und was passiert dann? Na, was passiert, lieber Täter? Du hast nichts mehr in deinem Leben. Dein Lebensinhalt ist komplett weg. Ja. Ich finde den Gedanken an sich interessant, aber das lässt sich nicht auf alles anwenden in dem Film, in der Art und Weise, wie er es macht. Das funktioniert leider nicht komplett. Es wird auch komplett ignoriert, dass die, wenn ich schon einen Film über Sexualität, weibliche Sexualität mache, warum ist dann komplett weg, dass man als Frau nun mal einen weiblichen Körper, der schwanger wird, hat? Warum ist das komplett weg? Warum ist Menstruation komplett weg? Weil es um Sexualität geht, nicht um Biologie. Ja, aber das lässt sich nicht trennen voneinander. Sexualität und Biologie lässt sich natürlich voneinander trennen. Die Erfahrung einer Frau. In Sex geht es nicht nur um Fortpflanzung, mein Lieber. Natürlich nicht, aber das Problem ist, dass du als Frau keinen Sex hast, ohne dass das Thema ist. Ja, natürlich ist das Thema, aber das ist ein biologisches Thema, in der Sexualität. Ja, aber du hast das Thema einfach, das schwingt mit. Wenn du als Frau Sex hast, kannst du nicht ignorieren, dass du schwanger werden kannst. Das geht nicht. Du kannst es nicht einfach wegignorieren. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, du machst da die Sexualität zu seiner Biologie fest, glaube ich. Aber du kannst das, wenn du diesen Film darüber machst, dann kannst du das nicht einfach wegignorieren. Das ist ein wesentlicher Teil der Liberalisierung der Frau und des eigenen Willens innerhalb des Sex einer Frau. Ich glaube, du willst diesen Film auch gerade etwas zu sehr als universelle Moralgeschichte lesen. Ja, das Problem ist, und viel zu wenig als individuelle Bildungsgeschichte. Ist okay. Ich habe auch darüber sehr viel nachgedacht, weil ich nämlich, ich habe über diesen Film nachgedacht habe, meine Güte. Deshalb muss ich dem Film absolut zugute halten. Ich habe so viel über den Film nachgedacht, wie ich nie über einen Film nachgedacht habe. Aber folgendes, man kann es vielleicht als individuelle Geschichte lesen, als Bildungsgeschichte einer individuellen Frau, die halt, sagen wir, und der Film sagt es nicht schwanger werden kann vielleicht. Wahrscheinlich kann sie sogar wirklich nicht schwanger werden. Weil ja, ja, nach der Operation, die Gottwin Baxter mit ihr gemacht hat, wo er das Baby rausgenommen hat, ist es durchaus möglich, dass sie nicht mehr fruchtbar ist. Vollkommen in Ordnung. Deswegen, das ist die individuelle Geschichte daran. Das Problem ist, und das unterstützt der Film ganz, ganz viel, das ist auch, ich glaube, das ist ja auch der wesentliche Faktor, dass er es eben zu einer individuellen Erfahrung macht, indem er so viel Artifizielles dazwischen packt, dass wir uns als Zuschauer, als Gesellschaft vom Film recht weit entfernen. Weil wir dann nicht mehr sagen können, das bin ich und das ist tatsächlich Alexandria und das ist tatsächlich Paris, weil es alles nicht mehr stimmt. Und ihre Erfahrung mit meiner Erfahrung oder der Erfahrung als Frau, nun rede ich als Mann über die Erfahrung von Frauen, das ist vielleicht auch nicht optimal, Das aber. Das ist, ja. Damit müssen wir, glaube ich, leben, wenn wir über diesen Film reden. Genau. Also insofern nimmt es alles mit Grain of Salt von mir. Ich versuche nur das zusammen zu puzzeln, was in meinem Kopf passiert. Aber wenn wir uns so weit entfernen davon, was können wir als Gesellschaft oder als Individuum überhaupt noch vom Film lernen oder darin sehen? Was kann ich daraus ableiten für mein Leben? Und der Film hat ein Thema, das die ganze Zeit schreit, daraus sollen wir etwas ableiten für unsere Gesellschaft und für unser Leben. Ich glaube, das ist schon fast zu weit gefasst. Aber wenn du mit diesen Themen um die Ecke kommst, in dieser Zeit, in der wir leben, 2024, du hast ein feministisches Thema. Ja. Du kannst dann nicht sagen, ja, aber der Film soll eigentlich keine Ableitungsmöglichkeiten für unsere Gesellschaft bieten. Ich glaube, wir haben ja wieder das alte Problem, dass du viel zu viel willst, dass der Film dir sagt, was du denken sollst. Nein. Aber dieser Film arbeitet sich anhand von Motiven nach vorne. Und da haben wir zum Beispiel das Motiv der Sex Positivity. Aber du kannst nicht sagen, dass ich das Filmmacher, ich glaube nicht. Da haben wir das Motiv der weiblichen Emanzipation, da haben wir das Motiv des weiblichen Empowerments, da haben wir auch sowas wie das Motiv der Konfrontation mit der radikalen Ungerechtigkeit in der Gesellschaft und wie man damit umgeht. Aber das wird anhand von Motiven durchgespielt. Das wird nicht als moralisches Lehrstück inszeniert, sondern vielmehr werden diese Gedanken aufgeworfen und es wird gezeigt, wie diese Bella Baxter, wie diese Figur damit umgeht und zu welchen Konklusionen diese Figur kommt, die aber auch, wie sie auch angelegt ist, nie wirklich straightforward sind, sondern auch so sehr wankelmütig, sehr schwierig, weil wir haben ja ein kleines Kind vor uns, ne? Wenn sie in Paris ist, ist sie eigentlich immer noch ein kleines Kind und wir können auch gleich zu dem Pädophilie-Thema kommen, finde ich auch total spannend. Ja. Und das wird in dieser Wankelmütigkeit gezeigt und auch in dieser Ziellosigkeit so ein bisschen, in diesem, okay, es gibt Erfahrungen, es gibt Dinge, die passieren, ich versuche diese Dinge zu verarbeiten, ich ziehe daraus gewisse Schlüsse, diese Schlüsse müssen aber nicht immer konsistent sein und die Schlüsse müssen nicht zu einer universellen Moral führen, sondern die können halt auch einfach so für sich stehen. Also, ich glaube, dass wir aus diesem Dilemma leider nicht rauskommen. Aus diesem Dilemma kommen. Let's agree to disagree. Ja. Die Frage ist, wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Du hast offensichtlich eine Liste gemacht. Ich sehe schon. Ich muss mal kurz Licht anmachen. Ich sehe dich kaum noch. Moment. Du hast eine Liste gemacht. Ich habe keine konkrete Liste gemacht, aber ich habe so viele Sachen hier stehen. Wir müssen da irgendwie durchkommen. Lass uns kurz einmal einen ganz kleinen Zwischenstopp machen, der wirklich nur kurz ist. Ich finde es ein bisschen schwierig, diesen Trope die ganze Zeit zu sehen durch Filme, dass dieser das jetzt nun auch macht und so. Da komme ich halt deswegen drauf. Aber der Film macht es vielleicht nicht unbedingt schlimm. Aber dieser Trope, dass dieses Erwachsenwerden mit Sex verbunden ist, also ein bisschen lazy und ein bisschen fies auf Dauer, weil auch in unserer Gesellschaft wird das ganz viel gemacht, dass du vom Mädchen zur Frau wirst oder auch vom Jungen zum Mann, wenn du es dann erstes Mal Sex hattest. Das wird irgendwie in dieser Gesellschaft ganz seltsam verbunden. Und ein Erwachsenwerden ist ja nicht nur damit verbunden. Du wirst ja irgendwie intellektuell erwachsen und nicht nur körperlich. Yeah. Und das finde ich so ein bisschen crazy, weil dieser Film das natürlich sehr dolle zusammenwirft. Aber ist es ein Trope, was so, wie es in diesem Film vorkommt, groß im amerikanischen Film oder meinetwegen auch im internationalen Film von heute vorkommt? Ich habe so das Gefühl, diese Art, wie dieser Film, das ist ja eines der großen Themen auch gewesen in der Rezeption, dass dieser Film Sexualität so darstellt, wie es amerikanische Filme eigentlich tendenziell eher nicht machen. Es wurde ja auch oft gesagt, oh, der Film fühlt sich sehr europäisch an, einfach weil so Full Front Nudity und wirklich viele Sexszenen. Ja, ja. Und also ich glaube, dass er das wirklich auf andere Art und Weise macht als andere Filme, das stimmt. Ich habe nicht das Gefühl, dass da so ein großes Klischee im aktuellen Kino ist, dass der auch nochmal wiederholt, sondern ich finde tatsächlich, dieser Film setzt das sehr pointiert ein. Auf jeden Fall, natürlich, das Sexuelle spielt in diesem Film eine ganz wesentliche Rolle für die Entwicklung. Aber auch nicht eine ausschließliche Rolle, weil das Sexuelle ist ja, also das Sexuelle als Genuss ist ja eigentlich wirklich in dieser Anfangsepisode, wenn sie mit Duncan in Paris ankommt, in Lissabon ankommt, da ist dieses Sexuelle als Genuss ja eine ganz wesentliche Rolle. Ja, ja. Und das ist ab einem gewissen Punkt ja vorbei. Mhm. Wir merken dann auch, wie sie sich von ihm abgestoßen fühlt, wie sie wirklich nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Ja. Und dann kommt das Sexuelle ja erst wieder groß in dieser Paris-Episode, wenn sie in dem Bordell ist. Das sind ja so unsere zwei großen sexuellen Blöcke. Und aber mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Ja, wobei sie auch im Bordell noch sagt, ich brauche Sex und ich brauche Geld. Ja. Also es scheint noch schon auch noch inhärent wichtig zu sein für sie, was ja auch wichtig für den Film ist. Aber auch hier nicht, also wie gesagt, es ist keine universalisierte Geschichte, sondern es ist ihre Geschichte. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das Sexuelle wird ja auch eingeführt mit der Masturbation auch zum Beispiel. Das ist auch sowas, was im die Art, wie dieser Film mit Masturbation umgeht, finde ich, ist vorbei an den Tropes und Klischees, die man aus anderen Filmen kennt. Es ist anders. Ja. Und ich finde, das ist auch mit ihrem sexuellen Genuss, mit der Art, wie sie in den Sexszenen mit Duncan dargestellt wird und vor allem dann auch ganz krass, wie sie in den Sexszenen im Bordell dargestellt wird. Mhm. Weil wenn du dir anschaust, Filme, die im Bordell spielen, die Sex aus der Perspektive der Frau zeigen, dann hast du einen riesigen Problemberg. Und ja, man kann sagen, oh, es ignoriert das Trauma und das ignoriert die Schwierigkeiten oder so. Aber dieser eine Film hat einen riesigen Haufen an Filmen vor sich, gegen sich, die das so machen. Ja. Und ich bin ihm dankbar, dass er eine Alternative bietet, auch mal als Erzählung. Ja, das ist nicht das Klischee, was er macht, sondern das ist die Alternative. Das Klischee ist, das ist dieser riesige Berg von Problemfilmen, wovon es auch gute gibt und die auch wichtig sind, aber bewegt sich da ja nicht in diesen prototypischen, stereotypischen Gefilden, sondern er macht was anderes. Das Problem, glaube ich, liegt so ein bisschen darin, dass die Themen so groß sind und so gesellschaftlich belastet, dass man so viel mitbringt als Zuschauer, dass ich jeden verstehen kann, der sagt, nee, das ist mir zu viel ignoriert, dieses Problem, was eigentlich da drin steckt im Bordellthema. Auf jeden Fall, das ist total ein valider Kritikpunkt. Weil es ja auch genug Leute gibt, die da wirklich sehr, sehr traumatische und schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Und wenn man zum Beispiel diese Erfahrung gemacht hat und dann im Kino sitzt und dann diese Szenen sieht und sich denkt, what the fuck, ich habe ganz andere Erfahrungen damit und ihr ignoriert das einfach, ignoriert mein Trauma. Es ist ein valider Kritikpunkt. Furchtbar. Und ich glaube, das ist auch ein Film, wo man durchaus auch sagen kann, kann man auch eine Triggerwarnung aussprechen? Vielleicht ja. Aber ich glaube, es ist gut, dass es diese Perspektive gibt. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, einen riesigen Berg an Filmen, die andere Perspektiven zeigen. Ja. Und wenn wir diesen Film als Empowerment-Märchen sehen, wo sie sich befreit von Zwängen und wo sie sich auch befreit von, wo sie unabhängig von gesellschaftlichen Konventionen und von gesellschaftlichen Perspektiven durch die Welt geht, so wie sie durch die Welt geht, dann ist das auf jeden Fall der passendere Ansatz. Dann ist das wahrscheinlich auch meiner Meinung nach der treffendere Ansatz. Call me crazy, aber ich glaube, das ist, der Film hätte richtig, richtig, richtig doll verloren, wenn das im Bordell als traumatisierende Vergewaltigungserfahrung gezeigt worden wäre. Ja, nein, ich glaube auch, es ist richtig, dass sie keine traumatisierende Erfahrung hat. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass ich ein Gegenbeispiel sehe. Dass es eben das auch gibt, dass der Film da nicht so komplett ignoriert, dass es das auch gibt. Sie ist ja mit anderen dort. Es gibt ja genug Figuren, die es hätten haben können in einer anderen Richtung. Oder die wenigstens mit ihr darüber geredet hätten. Also die Leiterin redet nicht so viel über traumatische Erfahrungen. Die hat ja ein wirtschaftliches Interesse, die da bei der Stange zu halten. Aber das reinzupacken wäre mir dann wiederum zu akademisch und Strichliste und wir müssen das noch mit reinbringen. Das kommt drauf an, wie man es gemacht hätte. Also auf dem Papier gebe ich dir recht, aber ich glaube, dass es trotzdem möglich ist. Ich sehe da nicht die Perspektive, die über ein Explain, das irgendwie so reingefropft wird, hinausgeht. Ich finde es ganz spannend, dass sie ja auch gezeigt wird, also sie hat ja Sex mit unattraktiven Männern, also mit Männern, die sie unattraktiv findet. Ja. Und es gibt ja auch die Szenen, wo man tatsächlich, also die Kamera ist ja sehr bei diesen Bordell-Szenen auch sehr bei ihrem Blick und bei ihrer Wahrnehmung, wo man auch sieht, dass sie das gerade irgendwie nicht so geil findet. Mm, ja. Aber es ist halt auch, auf jeden Fall, ich gebe dir recht, dass das, wenn dann als subtile Side-Note wahrgenommen wird, aber wenn man das, ich kann mir nicht vorstellen, wie man daraus mehr macht, ohne dass der Film an Stärke verliert, weil der Film gewinnt Stärke durch ihre Stärke. Dass die märchenhaft ist, geschenkt, dass die eine sehr kindliche, naive Perspektive ist, geschenkt. Ja. Aber die Stärke des Films ist halt vor allem auch geprägt durch ihre Stärke. Und ich würde die dem Film nicht wegnehmen wollen, nur um noch einmal Problematisierung reinzubringen. Ich glaube, dass wir der Bella durchaus eine Situation geben könnten, an der sie wiederum wachsen und vielleicht im Gegensatz zu Alexandria, wo sie niemandem wirklich geholfen hat, obwohl sie unbedingt wollte, hier tatsächlich jemandem hätte helfen können. ohne dass das akademisch wird. Ich glaube, dass das möglich ist. Ja, aber das wäre nicht zu akademisch, sondern das wäre zu moralisierend. Dann hätte der Film aufgehört, diese naive Perspektive von ihr anzunehmen und wäre selbst naiv geworden. Dann wäre die Metaebene verloren gegangen. Weil der Film hat ja so einen intellektuellen Überbau. Ja. Also wir haben ihre naive Perspektive, aber der Film hat ja so einen krassen intellektuellen Überbau, weil Lanthimos ja auch so ein, Lanthimos ist halt einfach mal ein europäischer Autorenfilmer. Ja. Da kommt man nicht drum herum und der muss 10 Anspielungen reinbringen von allem Möglichen. Mhm. Aber dieser intellektuelle Überbau geht halt einher mit ihrer naiven Perspektive. Mhm. Wenn jetzt der Film aber daraus so ein moralisches Lehrstück macht und so sehr prototypisch sagt und hier gibt es übrigens Leid. Hm. Und das macht er, ich finde die Alexandria-Szene tatsächlich, da passiert das auch irgendwie. Ja, genau. Dann wird der Film selbst naiv. Und das ist in diesem einen Moment in Alexandria, wird der Film kurz selbst naiv. Ja, das stimmt. Löst es dann aber auch halt auch so ein bisschen dadurch auf, dass sie es nicht schafft zu helfen. Und dadurch, dass es auch so artifiziell ist, diese Slums, die sie sieht unter diesem Turm, das ist ja alles so sehr krass. Okay, jetzt werde ich ganz kurz zynisch. Vielleicht gebe ich dir recht, Lanthimos hätte es nicht geschafft. Lanthimos hätte es nicht geschafft, was? Lanthimos wäre tatsächlich, hätte seine Naivität dann durchkommen lassen, wenn er das gemacht hätte. Aber ich glaube, dass es ein anderer Regisseur vielleicht geschafft hätte. Nein, ich glaube, das ist der Moment, wo du ganz schnell anfängst, moralische Lehrstücke zu drehen, die den Boden unter ihren Füßen verlieren. Dann erzählst du dem Publikum, was es zu denken hat. Okay. Und du verlierst irgendwie das, was wesentlich ist, aus den Augen. Okay, sagen wir den Satz dieser Episode, let's agree to disagree. Gehen wir weiter. Wollen wir dann über den Pädophilie reden? Okay. Gott, wie gehen wir da jetzt rein? Findest du das als problematisch? Empfindest du das als problematisch? Absolut. Dass das so? Aber es wird auch, ich finde, es ist total problematisch, dass sie ein Baby im Körper einer erwachsenen Frau ist. Ja. Es war übrigens ganz spannend, dass sie so gezeigt wurde und dann wurde sie halt so eingeführt als irgendwie faszinierend. Und bei mir hat der Effekt eingesetzt, als ich erfahren habe, was da los ist. Ja. Als Godwin sagt, oh, übrigens, ich habe das Baby hier rein gemacht. Hm. Zack. Jegliche Möglichkeit, irgendwie sexuell irgendwas zu empfinden an ihr, war komplett weg. Es ging einfach nicht mehr. Es ist großartig, weil nämlich der ganze Film über so viel Sex gehabt wird und so viel Haut gezeigt wird. Und es ist alles so spurlos an mir vorbeigegangen. Es ist so krass, es hat noch nie, also das war wirklich voll der Cockblock-Moment, dass er sagt, und übrigens, da ist ein Babygehirn drin und ich dachte so, zack, okay, ist ein Baby. Ja. Und ich finde, der Film erzählt das aber auch. Ich finde, ich finde das ist total problematisch, dass hier das passiert, was halt wirklich so dieses sexuelle Ausnutzen ist, dass jemand Jüngeres von jemand Älterem verführt wird und so weiter. Mhm. Und ich finde, der Film trägt das die ganze Zeit mit, natürlich vor allem in der Beziehung zu danken. Aber auch in der Beziehung zu Max McCandles. Genau, das ist es nämlich auch. Zu Max genauso und zu Schöpfer eigentlich auch. Oh, aber ihre Beziehung zu ihrem Schöpfer ist aber komplett asexuell. Von ihrer Seite. Von seiner Seite, ja. Von seiner Seite ist auch noch viel stärker. Ja, aber nur bedingt ja. Weil ich nicht bis heute verstehen werde, warum zur Hölle er ihn sagen lässt, auf die Frage hin, ob er denn mit ihr schläft, sie als Mistress ausbildet. Ja. Der Gedanke ist nicht abwegig so. Und ich bin bei Max, als er das erste Mal das so andeutet und ich so denke, ja, diese Möglichkeit habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Bitte sag, dass das nicht so ist. Und er sagt dann auch, dass das nicht so ist. Aber er sagt den Satz, ja, das mache ich nicht, weil bei mir klappt das nicht mehr. Das ist eine fucking Begründung. Nein. Scheiße, ich bin ein Nanuch, also geht das nicht mehr. Du hast die zweite Hälfte des Satzes verpasst. Er sagt direkt danach, aber meine väterlichen Gefühle sind viel zu stark, als dass das überhaupt eine Option wäre. Und das ist das Entscheidende daran. Habe ich nicht verpasst. Das Problem ist, der erste Teil des Satzes hat es sowas von overshadowed. Ich fand das so, what? Warum diese Formulierung? Warum kann der nicht so klein, warum muss er das denn so mit diesem Halbsatz anfangen? Weil er ein kühler Wissenschaftler ist. Blödsinn. Die Erzählung von Godwin ist ja, dass er ein kühler Wissenschaftler ist. Nein. Der väterliche Gefühle entwickelt. Und das ist eigentlich nochmal eine Geschichte für sich. Das ist total großartig, wie Godwin von seinem Vater erzählt immer, der mit ihm grausamste Dinge gemacht hat. Mm, und Godwin hat das Potenzial, das mit Bella auch zu machen. Mhm. Und wir sehen, wie er aus diesem wissenschaftlichen, aus dieser perversen Neugier rauskommt und einfach väterliche Gefühle entwickelt. Ja. Ich finde, das ist total unschuldig. Ich finde, dass Godwin irgendwie Sex auch nur im Ansatz mit ihr geplant hätte oder es ist komplett ausgeschlossen für mich. Es ist in dem, wie es gespielt ist und was sonst so gesagt wird, total so. Aber dieser eine Halbsatz bleibt so, klingelt so heftig in meinem Kopf die ganze Zeit, dass ich denke, what? Warum hat dieser scheiß Drehbuchautor diesen Halbsatz da reingeschrieben? Aber, das macht alles kaputt. Aber viel spannender finde ich dann tatsächlich dieser Max McCandles, ne, der sie ja voll ausnutzt. Und es wird ja auch so erzählt, dass er sie weiß einfach nicht, sie ist halt einfach ein kleines Kind und er heiratet Kinderhochzeit, yay. Super, toll. Aber das Geile ist halt, wie am Ende, nachdem sie geflohen ist und sie hat es ja geschafft, quasi da rauszukommen, wenn sie wieder reinkommt und sagt, okay, jetzt heiraten wir wieder, wie großartig sie ihn auch wieder klein macht, ne? Wenn sie sich küssen und sie sagt so, ja, wir müssen ein bisschen weniger Zunge, aber sonst geht das schon irgendwie. Ja. Und glaube ich, ich würde dich respektieren und er so, aber auch Leidenschaft, oder? Und sie so, ja, du bist niedlich. You're adorable. Es ist toll. Und das ist halt auch so gegen den Strich. Er ist der, der sie eigentlich domestizieren will, auch wenn er es nicht zugeben würde. Er sieht sich ja als progressiv und sagt, total, dein Körper gehört dir. Aber im Grunde genommen wird er erzählt als so jemanden sehr konservativen, der sie domestizieren will, der sie heiraten will, keinen Sex vor der Ehe und so weiter. Mhm. Und dann domestiziert sie aber ihn auf eine süße Art und Weise und großartig. Die Sache ist natürlich die, dass trotzdem seine Erzählung ist, dass er derjenige ist, der damit klarkommt, dass sie mit anderen Leuten Sex hatte und so. Sie checkt am Ende in dem Gespräch, wo sie da langlaufen, sie ist inzwischen fully grown, sie ist voll in ihrem Ding und kommt wieder. Dann unterhalten die sich und kommen zur Conclusion, dass er immer noch will und sie das entscheidet, okay, dann heiraten wir halt. Da wird er schon so erzählt, dass er alle Boxes checkt, die sie im Laufe ihres kurzen Lebens aufstellen konnte für potenzielle Ehepartner. Ja. Also er ist derjenige, der verständnisvoll dafür ist, dass sie mit anderen Leuten Sex hatte. Dein Körper gehört dir, du kannst damit machen, was du willst. Das ist ein sehr moderner Ansatz, den wir heute, das ist also quasi genau so den Satz reingeschrieben, wie wir ihn heute hören wollen. Ja. Das heißt, er wird schon als Hero an der Stelle. Nein, überhaupt nicht. Also er bekommt diese Sätze, die der Hero hätte. Ja, aber wird er als Hero inszeniert? Naja, das ist halt das Schwierige an der Situation, ne? Weil er bekommt diese Sätze und schon fängt es bei mir an, Konflikte zu machen. Ich finde den furchtbar in seiner, am Anfang, wie er versucht, ein Kind zu heiraten. Und dann bekommt er aber diese Hero-Sätze. Ja. Und dann geht bei mir so ein unglaublicher Kampf los, der sich nicht richtig lösen lässt. Ah, Ambiguitätstoleranz. Johannes. Ja. Er wird vom Film überhaupt nicht als Hero inszeniert. Man kann es vielleicht auch dem Regisseur zugutehalten einfach, dass er es schafft, in mir diesen Kampf zu loszutreten. Das ist ja nicht mal im Ansatz. Also er wird ja dann klein gehalten und er wird halt auch irgendwie in ihrer Perspektive in ihrer Welt zurechtgerückt. Und ich meine, die Ehe, die sie mit ihm führen wird, ist ja nicht so, da ist nicht die traditionelle Ehe, wo sie die Hausfrau sein wird. Das ist ziemlich schnell klar. Ziemlich klar. Und die Art, wie er sie verteidigt oder die Art, wie er sie versucht zu retten und so weiter, das wird ja auch inszeniert als so hilflose Ansätze. Ja. Und er kriegt diesen Heldensatz, er kriegt diesen moralischen Heldensatz. Ja. Aber er ist ja sonst ein ziemlich gegen den Strich gebürsteter Held und wir sehen sehr schnell, sie ist die Heldin, er ist nicht der Held. Ja. Das Problem ist, er hat ja auch nicht die Chuzpe, für das einzustehen, was er gerne hätte, was er will. Ja. Das macht ihn auch zu so einem Würstchen, ne? Er ist auch ein schwacher Charakter. Also er ist in ganz vieler Hinsicht ist er der stärkste männliche Charakter, mit dem sie zu tun hat, weil er der ist, der am ehesten ihre Autonomie respektiert. Genau. Aber halt auch nur zum gewissen Punkt. Mhm. Und da trägt er in sich natürlich Widersprüche. Ich finde, diese Widersprüche findet man in allen Charakteren. Ja, voll. Dieser Duncan Wedderburn zum Beispiel, der natürlich als Arsch inszeniert wird, aber dieser Duncan Wedderburn hat auch progressive Momente. Mhm. Dieser Duncan Wedderburn liebt das Leben. Mhm. Der entführt sie auch nicht einfach, sondern er verführt sie. Und das ist natürlich problematisch, weil sie ein Kind ist. Ja. Aber trotzdem ist dieser Duncan Wedderburn nicht einfach nur der Chauvi-Arsch, sondern der hat ja offensichtlich auch eine softe Seite. Und am Schluss ist er ja wirklich hoffnungslos in sie verliebt. Da würde ich gegen gehen. Oh, er verliebt sich radikal in sie. Also ich weigere mich zu glauben, dass man so Liebe beschreiben kann. Das kannst du voll vergessen. Der hat einfach nur ein Ego-Problem, das war's. Ja, ich würde sagen, hoffnungslos verliebt sein hat oft auch viel mit Ego zu tun. Ja, aber da bin ich zu romantisch. Weißt du, da bin ich zu stark der Romantiker, als dass ich das als Liebe bezeichnen will. Es ist, ja, vielleicht nicht die Liebe, die du in einem Liebesfilm sehen willst, aber es ist auf jeden Fall eine Form von Liebe. Und diese Verzweiflung, wenn ihr vorm Bordell steht, sich die Haare rauf und nochmal... Es ist so schön. Dass er wird dadurch ja auch ein Stück vermenschlicht. Er bleibt zwar irgendwie dieser schmierige, eklige Typ, aber gleichzeitig wird er auch immer so ein Stück vermenschlicht dadurch. Ja. Vor allem, weil wir ihn davor erlebt haben, als diesen wirklich typischen Chauvi sagt, der sagt, so, ich kann dir jetzt mal die Welt erklären. Ich zeig dir, wie man das Leben genießt. Ich zeig dir, wie man Sex genießt. Offensichtlich ist er wirklich gut im Bett. Ja. Das müssen wir ihm zugutehalten. Ja. Und offensichtlich ist er ja auch an ihrem Genuss interessiert, sonst würde sie ihn nicht als gut im Bett empfinden. Genau, ja. Also er kann nicht komplett Ego-Arsch sein. Nein. Weil offensichtlich will er, dass sie Spaß hat am Sex. Ja. Weil wir lernen nachher auch das Gegenbeispiel kennen von Männern, die nur ihren Spaß haben wollen. Ja. Und das finde ich, gibt eine gewisse Ambivalenz und gibt Nuancen in diesen Charakter, die ihn interessant machen. Und das haben alle Charaktere irgendwie. Kein Charakter ist einfach nur Antagonist. Ja. Außer vielleicht der am Schluss, der kommt als Phil Plessington. Finde ich auch die schwächste Episode. Ich weiß nicht, warum sie das noch eingebaut haben. Eigentlich überflüssig. Aber ansonsten sind die Charakter alle nuanciert und auch spannend. Ja, finde ich. Also ich finde tatsächlich das auch sehr spannend. Gerade der Duncan hat auch viel mit dem Spiel von Mark Ruffalo zu tun, der das wirklich wahnsinnig gut spielt. Und der so 2-3 Punkte auf der Skala drüber ist. Auf jeden Fall, ne? Voll drüber, ja. Und man so das Gefühl hat von, okay, ich verstehe voll, warum der am Anfang gesagt hat, also der Schauspieler am Anfang gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob ich das spielen sollte. Und jeden Tag am Set stand und gesagt hat, Gottes Willen, was mache ich hier? Ist das richtig? Mache ich das falsch? Werde ich gleich ersetzt durch den Schauspieler nebenan? Die hatten nämlich im Studio nebenan eine andere Produktion. Und dann hat der wirklich diesen Zweifel gehabt und hat da diesen Schauspielerkollegen gehabt, den er für sich als Stand-in hatte von, der wird mich ersetzen. Ich mache das so schlecht, der wird mich jeden Tag kommen, kann in die Produktion kommen und sagen, komm, wir müssen dich ersetzen. Und dann hat ihn irgendwann Willem Dafoe zur Seite genommen und gesagt, du, es ist leider jetzt so, du, das funktioniert alles nicht, wir müssen dich ersetzen. Und hat diese Angst voll aufgenommen und hat gesagt, ja, jetzt der andere Schauspieler nebenan, der Name fällt mir nicht ein, aber die hat einen konkreten Schauspieler tatsächlich, der macht das jetzt. Und hat ihn so böse reingelegt. Das ist echt hart, ja, auf jeden Fall. Und ich verstehe auch diese Angst. Als Schauspieler verstehe ich, dass er Angst hatte davor, was aus diesem Film tatsächlich wird. Dieses Drüberspielen, was er macht. Der Film ist ja generell von, also nicht nur vom Spiel, sondern auch von den Bildern drüber. Wir haben ja worüber wir noch gar nicht geredet haben, diese Steampunk-Atmosphäre. Wir haben ja eine fantastische Welt. Hm. Ich habe die Partnerin, mit der ich im Kino war, meinte, sie hat das die ganze Zeit so wahrgenommen, dass es gar nicht die Realität ist, sondern dass das die Perspektive eines kleinen Kindes ist. Sprich, ein kleines Kind nimmt alles so fantastisch und überzeichnend wahr. Ja. Finde ich einen total interessanten Ansatz. Aber ich finde den Gedanken auch einfach geil, dass wir uns hier wirklich in einem wirklich schönen Steampunk-Setting bewegen. Ja, ne? Wo es so eine Schwebebahn gibt, wo einfach mal über Lissabon diese krassen Gondeln schweben. Ja. Und dann haben wir diese Kutsche von Godwin, wo das Pferd, der Pferdekopf vorne dran ist und das Ding fährt mit Dampfkraft. Es ist super großartig. Und es ist einfach so, es ist so ein sehr fantastisches Steampunk-Setting. Ja. Und dadurch erzählt uns der Film natürlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich Allegorie bin oder Märchen, aber ich bin bestimmt kein realistisches Sozialdrama und ich bin bestimmt keine Gesellschaftsstudie. Versuch mal zu gucken, was du damit machen kannst. I like it. Also ich fand, unabhängig davon, dass es echt geil aussieht, dass es echt ein Bilderrausch ist, finde ich auch den Grundgedanken irgendwie schön so, naja, so dieses fantastische Setting, natürlich haben wir Reminiszenz an Frankenstein, bla bla bla und so weiter. Ja. Dass da mitschwebt. Ja. Und unerklärt bleibt, sondern einfach da ist. Ich finde, dass die Ausstattung einen phänomenalen Job gemacht hat. Ja. Wirklich toll. Kostüm, unglaublich gut. Die haben viel darüber nachgedacht, wie sie Kostüme machen sollen. Und die sind jetzt alle an Organe angelegt. Weil der ja als Surgeon arbeitet und sie vor allem Organe kennt. Und dadurch macht sie alle ihre Kostüme, die sie offensichtlich irgendwie selber macht, die man nicht sieht, wie sie das selber macht. Aber offensichtlich ist sie einfach diejenige, die sich darum Gedanken macht, was sie tragen will. Und die sind alle irgendwie an Organe angelegt. Und ich finde überhaupt, dass das Kostüm so viel der Geschichte mitträgt und miterzählt. Es ist wirklich toll. Ja, bestes Szenenbild hat er gewonnen und bestes Kostümdesign. Und er hat so ein bisschen Barbie die Auszeichnung weggenommen. Ja, genau. Er wird ja auch oft in der Rezeption mit Barbie verglichen. Irgendwas habe ich gehört? Barbie von Tim Burton? Nee, Barbie Barbie, wenn es von einem Erwachsenen wäre oder so, oder Barbie für Erwachsene. Was ich echt hart finde, ich finde es tatsächlich schön, dass wir zwei so weiblich thematisierte Filme im letzten Jahr hatten und in diesen Oscars. Ich glaube, die alle, die an Barbie beteiligt waren, waren ziemlich deprimiert, dass dieser Film rauskam, weil der schreit so danach, so Barbie, du hattest gute Chancen, aber jetzt. Also sie haben Best Actress bekommen, Best Production Design, völlig zu Recht, Best Make-up and Hairstyling und Best Costume. Ich hätte ihm auch wahrscheinlich den besten Film gegeben, aber ich habe Oppenheimer noch nicht gesehen. Du hast Oppenheimer noch nicht gesehen, ja. Für mich hätte er, also ja, aber wir kommen gleich zum Fazit. Genau. Was heißt gleich? Es gibt noch so viel. Ich finde ja, also um nochmal dieses fantastische Setting, das macht für mich sehr viel aus, auch was so die Fragen nach Moral und nach politischer Seite und so weiter, weil das, man kann in jedem dieser Punkte kann man dem Film vorwerfen, naiv zu sein, einfach zu sein. Zum Beispiel, auch wenn es um die sozialen Konflikte geht. Sozialismus wird kurz vorbeigespült und ist dann wieder weg. Sehr kurz vorbeigespült, das fand ich auch ein bisschen traurig. Und die soziale Ungerechtigkeit wird kurz vorbeigespült und ist wieder weg. Und das passiert mit sehr vielen Themen. Aber ich finde, dadurch, dass dieser Film das märchenhafte Setup hat, wird das da halt irgendwie durchgetragen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was ich an Yorgos Lanthimos halt auch einfach schätze. Dass dann die Gedanken so ein bisschen bleiben und die Gedanken auch so ein bisschen fliegen können. Aber dass der Film auch weitergeht. Dass der Film auch sagt, ich habe hier Atmosphäre und Geschichte und nicht, ich habe hier kein Kapital von Karl Marx liegen, das jetzt rezitiert werden muss. Also was ich interessant finde, ist, dass sie tatsächlich ja ein Erwachsenwerden in sehr gestauchter Form zeigen. Ja. Und dann ist natürlich das auch so, dass du irgendwann diese Phase hast, wo du einen Weltschmerz mit dir rumträgst, weil Leute krepieren nebenan, während du in einem Federbett liegst. Finde ich total in Ordnung. Und ich finde auch in Ordnung, dass es schnell weitergeht. Der Sozialismus ist vielleicht wirklich ein bisschen kurz gekommen, weil eigentlich die eine Kollegin im Brothel nur einmal kurz davon spricht und sagt, wir gehen jetzt zu den Sozialisten. Und irgendwie weiß ich nicht genau. Und einmal sagt sie auch, ja, ich bin voll dafür als Sozialistin. Susie Bamber spielte die Tornette, die dann ja auch später zu ihrer Geliebten wird. Ja. Und auch irgendwie sowas wie ihre Frau. Am Schluss leben sie halt einfach alle zusammen in diesem Haus. Ja. Und genau, das Sozialistische wird einfach so kurz angespült. Ja. Es ist halt auch ein Film, das ist halt auch so ein kindliches Ding. Wenn wir mal davon ausgehen, dass sie wird schnell erwachsen. Mhm. Aber sie ist am Ende des Films, hat sie wahrscheinlich das Gemüt von einem 16-Jährigen. Von einer 16-Jährigen vielleicht, die studiert jetzt. Ich kann es dir nicht genau sagen. Dann ist das ja, also den meisten Filmen über haben wir eine kindliche Wahrnehmung, auch wenn dieses Kind älter wird. Und dann ist es ja, dass Ideen und Gedanken vorbeigespült werden, aufgegriffen werden, aber auch wieder verloren gehen. Ja, und dann gehört es halt auch dazu, dass man absolut deprimiert sein kann, weil man gerade festgestellt hat, es gibt hier so viele Menschen, die verhungern. Mhm. Aber dann kurz darauf auch einfach wieder was anderes macht, nämlich im Bordell zu ficken. Als Kind. Ja. Es macht wirklich unangenehme Situationen. Also es ist wirklich hart, schwierig. Es gibt auch ganz viele Leute, die diesen Film sehen und sagen, ich ignoriere einfach, dass die ein Kind ist, beziehungsweise sage, nee, das ist ja gar nicht so gemeint und ich habe ja, da muss man die Ebene verlassen, damit man das irgendwie als übergeordnete Parabel sehen kann oder was. Und ich frage mich dann immer, wie kann man diesen wesentlichen Faktor aus der Rechnung rausnehmen? Ich finde das ganz wichtig für diesen Film, weil natürlich auch diese Frage nach dem Consent so wesentlich ist, ne? Genau. Und das macht dieser Film wirklich geschickt, finde ich, dass er das so über die Seite, über die Bande reinbringt, dass du dich einfach fragst, ja, sie hat jetzt einen Körper von einer erwachsenen Frau, aber trotzdem kann man sich drüber Gedanken machen, was passiert da, was ist sexuelle Ausbeutung und dann wird halt auch sehr viel in Gang gesetzt, weil es natürlich auch ein Punkt ist, wo es keine leichten Antworten gibt, weil sie hat den Körper von einer erwachsenen Frau, für uns ist das Tabu mit Kindern ja vor allem auch durch das Körperliche bedingt und gleichzeitig aber eben durch diese jetzt heute sehr aktuellen Diskussionen zur Frage, wann hat jemand Ja gesagt? Mhm. Eben auch durch das Geistige. Ja, ja. Und dann ist aber die Frage, wie macht man das beim Erwachsenen? Weil würde man und das ist, ich finde, es werden diese Fragen angeteasert dadurch und ich glaube, der Film macht auch sehr viel für eine Diskussion von diesen Fragen. Ja, ja. Mein Gedanke war, weil es ja wirklich nicht nur das Körperliche ist. Weil er nimmt jetzt das aus der Rechnung raus, dieses Körperliche. Ja. Und übrig bleibt ja trotzdem ein Problem. Und das finde ich spannend. Ja. Und das finde ich, da kann man dem Film total zugute halten, weil das nämlich bedeutet, dass wir den Consent, diese Consent-Fähigkeit, die wir zum Beispiel jetzt im Wahlrecht mit 16 oder 18 haben oder sowas, das ist jetzt die harmlose Variante davon. Aber wir haben ja auch ein Gesetz für sexuelle Handlungen ab einem bestimmten Alter. Das ist ja nicht nur am Körper festgemacht, sondern es ist vor allem dann festgemacht daran, dass ich sage, ich will einen Menschen lang genug in der Gesellschaft haben und die Gesellschaft beobachten lassen können, dass dieser Mensch sich ein möglichst vollständiges Bild davon machen kann, worauf dieser Mensch sich einlässt. Und allein daran macht sich schon fest, warum Bella Baxter eben nicht konsentfähig ist. Yeah. Und dann ist es egal, ob das ein Kind ist oder nicht, sie ist einfach nicht konsentfähig, allein von dem, was sie an Erfahrung von dieser Welt mit rumträgt. Ja, ich glaube, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das persönliche Tabu ist, glaube ich, vor allem durch das Körperliche bedingt. Aber das ist auch, glaube ich, das ist ja einfach, also Pädophilie ist ja auch einfach eine Sexualstörung. Das heißt, es ist ja so, du fühlst dich einfach, wenn du nicht pädophil bist, fühlst du dich von Kindern nicht sexuell angezogen. Und dadurch ist es gibt einfach so eine körperliche Barriere und die ist, glaube ich, einfach da, die ist einfach präsent, dass man gar nicht erst über das Geistige nachdenken muss. Bei dem Geistigen ist natürlich die Frage, es gibt eine gewisse Willkür in diesem Modell. Ne? Es gibt, wann du juristisch als Erwachsener gesehen wirst, ist gerade 18. Ja. Ab 18 darfst du wählen, ab 18 darfst du einen Führerschein machen. Aber natürlich könnte es auch 17 sein oder 19. Ja, und für jeden ist es eigentlich anders. Und das ist natürlich auch die Frage, sie wird ja offensichtlich schneller reif als andere Kinder, weil sie innerhalb von einer Zeitspanne von einem halben Jahr, wird es thematisiert, wie lange sie unterwegs ist? Überhaupt nicht. Das lässt ja auch absichtlich, glaube ich, im Dunkeln. Wird sie ja wirklich zur erwachsenen Frau und zur intelligenten Frau, und dann muss es ja irgendwann den Punkt geben, wo sie auch konsentfähig ist. Und es ist aber total schwer zu sagen, wann ist dieser Punkt? Ja, ja, ja. Und keine Ahnung, man könnte ja auch sagen, wie ist es zum Beispiel mit kognitiv beeinträchtigten Menschen? Ja, genau, das Thema macht es auf. Das ist ja auch schwierig, weil du kannst dann bist du ja auch wieder so, dann machst du die ja auch klein, wenn du sagst zum Beispiel, der ist zwar 25, aber der kann das nicht entscheiden, weil er, keine Ahnung, ein IQ von 80 hat oder von 70 oder wie auch immer. Weißt du, also und dann kommst du in ganz gefährliche, genau, du lachst so aus Verlegenheit, weil dann kommst du nämlich in ganz gefährliche Regionen, in die du nicht kommen willst. 80, IQ von 80, das ist gerade mal knapp unter Durchschnitt, Flor. Nee, 100 ist Durchschnitt. Ja, ja, genau. Und 80 ist knapp. 20 Punkte sind, glaube ich, ziemlich viel. Mit 120 bist du schon hochbegabt. Weiß ich, bist du mit 80 schon, du hast es jetzt in Richtung kognitive Einschränkung gebracht. Ist 80 das der Punkt? Ich glaube, unter 80 ist schon Lernbehindert, aber ich weiß nicht ganz sicher, aber Vorsicht. Okay. Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dann kommt man halt in ganz gefährliche Regionen, weil du kannst ja nicht so, dann, weißt du, du willst dann ja auch nicht so erwachsene Menschen so klein machen, weil das sind ja trotzdem Menschen, die ein Recht auf Leben und auch auf Sexualität haben. Ja. Und das sind Fragen, keine Ahnung, ob intendiert, die aber in diesem Film auf jeden Fall mitschwingen, die für mich irgendwie die ganze Zeit auf so einer Metaebene da sind. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch wichtig, dass diese Fragen aufgeworfen werden. Das Problem für mich beim Gucken war schon aber auch, dass ich eben nicht so sehr gesehen habe, dass das allzu kritisch hinterfragt wird. Und dass ich doch ein kleines bisschen zu sehr diesen Max als Heldenfigur angeteasert bekomme. Ich finde es total krass, wie du den Max als Helden wahrnehmen kannst. Nee, ich, das ist ja das Problem. Ich kann ihn ja nicht als Helden wahrnehmen, habe aber das Gefühl, dass mir das untergeschoben wird. Das ist es ja. Aber dann willst du wieder dem Film irgendwie reinschieben, was er angeblich will? Aber da hast du den Film ja genau richtig wahrgenommen. Also meiner Meinung nach. Natürlich ist da Max kein Held. Der wird doch, wie gesagt, der wird doch als schwächlich gezeigt, der wird auch als kontrollierend, kontrollsüchtig gezeigt. Ich finde, am Anfang erzählt der Film auch absolut, dass er sie ausnutzt. Das wird subtil erzählt, aber das ist da. Ich glaube, dann muss der Film nicht mit der Brechstange das erzählen, sondern es reicht, wenn er das so subtil macht. Das ist viel besser, als wenn er es mit der Brechstange erzählt. Ja, eigentlich schon, aber es ist so, oh Gott, ich bin so hin und her gerissen. Das ist das Problem. Es ist so, es kämpft in mir zwischen, jetzt sag mir deutlich, was du willst, Film, und natürlich wäre es dann noch ein schlechterer Film, wenn er es täte. Es ist so, Was hältst du denn von, schwingen jetzt immer von deiner Liste zu meiner Liste, zu meiner imaginären Liste. Was hältst du denn von der Kamera? Arbeit von Schwarz-Weiß und Farbe. Es ist so großartig, das ist ganz, ganz toll. Ich wäre gerne länger im Schwarz-Weißen geblieben, weil ich es ganz, ganz toll fand, aber natürlich macht es inhaltlich total Sinn, dann in die Farbe zu gehen. Man hat da gut gemacht, und ich finde auch, dass diese Kameraarbeit mit dem Pinhole-Camera-Effekt finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich mag diese Fisheye-Effekte auch ohne Pinhole sehr, sehr, sehr gut. Ich musste an Escher denken. Dieses Bild, wo er sich selbst malt in dieser Glassbowl, was auch so Fisheye-Effekt hat. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Passt in die Geschichte rein und passt in das Feeling rein, was ich für den Film haben soll. Ja. Ich finde es super. Es ist... Ich dachte in den ersten 40 Minuten, ich dachte, das wären 2 Stunden, wäre der Film so. Einfach weil ich wusste wirklich nichts, was auf mich zukommt. Genau, ich auch, ja. Und ich war halt so Kyorgos Lanthimos vorbelastet und dachte, ah, okay, das ist ein typischer Lanthimos-Film. Und dann, ich war voll schockiert, als es plötzlich farbig wurde und als plötzlich alles aufgebrochen wurde. Ja, ja. Und stärker noch als in seinen früheren Filmen, finde ich, so Terry Gilliam ist ein krass offensichtlicher Einfluss so mit diesen Fischei-Dingern und mit diesen extremen Kameraperspektiven. Ja. Und ich finde das das Bunte macht halt so viel aus. Ich bin so froh, dass er dieses Ausrasten dann findet und dann mit den Kameraeinstellungen auch wirklich einmal so voll auf die Kacke haut, weil er hat ja wirklich alles möglich an. Es ist ja sehr experimentell, artifiziell. Man nimmt sehr viel Kamera wahr. Man ist sehr oft Beobachter durch eine Kamera, weil es so eine extreme Perspektive ist, so verzerrt und so. Aber ich mag das auch. Das trägt sehr viel zum artifiziellen, zum märchenhaften Look des Films bei. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Ich find's schon wirklich, wirklich großartig, wie Bella Baxter dasteht und sagt, our journey is clearly over. und mit dieser Haltung sich auch immer durch den ganzen Film durchbewegt, zu sagen, jo, scheint nicht zu funktionieren, lass uns was anders machen. Oder irgendwie einfach sagt, ja, ich gehöre nicht dir, sondern ich habe jetzt irgendwie Lust auf andere Sachen. Und auch überhaupt nicht versteht, dass das irgendein Problem für Duncan sein könnte, dass sie sich jetzt von jemand anders hat lecken lassen. Das ist super. Diese entwaffnende Offenheit. Ja, ich finde die ganz, ganz toll natürlich auch. Und bei Lanthimos weiß man normalerweise nie so ganz, ob man jetzt lachen soll oder sich unangenehm berührt fühlen soll. Ich habe in diesem Film unglaublich viel gelacht. Ja, sauwitzig. Also es ist definitiv der witzigste Film von Lanthimos bisher. Und ich fand, also vom ganzen Ansatz ist der natürlich auch als Satire und als Komödie angelegt, als Groteske, die aber nicht so wehtut, sondern die wirklich, wirklich lustig ist. Ich finde auch, dass ihr sexuelles Bedürfnis total gut erklärt wird. Beziehungsweise, man muss ja nicht viel erklären. Man muss ja sich ja nur mal einmal in sich selbst zurückversetzen, als man das erste Mal Sex entdeckt hat. Ja. Ja, natürlich. Why don't people do this all the time? Das ist so toll. Es ist natürlich vollkommen in Ordnung und vollkommen richtig. Und da finde ich auch noch in Ordnung, dass sie das als Kind hat, weil man das als Kind einfach mit, weiß ich nicht, 8, 9, 10 das erste Mal merkt und spürt. Ja. Das ist halt so. Auch vollkommen in Ordnung. Und man hat ja auch sogar in viel jüngeren Jahren Phasen, in denen man einfach sehr viel mit seinen Genitalien spielt. Und sie hat ja auch keinen kindlichen Körper, sie hat ja auch einen erwachsenen Körper. Das heißt, ihre erste sexuelle Erfahrung ist halt auch das wirklich das Masturbieren, ne? Das ist ihre erste sexuelle Erfahrung. Ja. Und das wird noch in diesem Haus klein gehalten, weil die alle sagen, sie soll das nicht machen. Ja. Und ja, vielleicht wäre die Masturbation auch der Punkt gewesen, wo man hätte Farbe reinbringen können. Ja, vielleicht. Aber ich finde diese Sex-Positivity, die da mitschwingt, die finde ich halt auch schön. Das finde ich halt natürlich gut und wichtig, weil das... Also es macht total viel Spaß, weil man auch denkt, ja, natürlich, mach das, hab Spaß, sei du selbst und Herr über deinen Körper und lass dich nicht von diesem Idioten irgendwie auch nur im geringsten beeinflussen. Es ist super. Aber Duncan muss wirklich gut im Bett sein, oder? Ja, anscheinend ist er wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen neidisch. Und für sein Alter ist er ja auch, also ich meine, dieses Siesta-Time, what's Siesta? Und dann haben wir dieses Betthüpfen Und offensichtlich ist er auch ziemlich ausdauernd. Also es wird nicht so genau erklärt, aber man hat so das Gefühl, sie haben 5-mal hintereinander Sex. Ja, aber sie will wieder und er sagt, also sogar ich habe meine Limits und sie sagt, is that a weakness in men? Ja. Und er fühlt sich so, was? Was? Moment, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Weakness? Hallo? Ja, also es ist natürlich auch für die Comedy gespielt. Auf jeden Fall, ja. Ich finde ganz toll, wie sie spielt, dass sie betrunken wird. Das erste Mal den Alkohol und dann so, oh, okay. Es schmeckt furchtbar, aber es irgendwie auch okay. Und dann liegt sie halt nur noch in der Ecke und hast du auch so Kopfschmerzen wie ich? Danke. Also ihre Körperlichkeit, es gibt so viele Momente, auch wenn sie dann zum ersten Mal, wenn sie isst und irgendwas schmeckt ihr nicht und sie spuckt es aus. Ja, genau. Emma Stone, also wir haben es jetzt schon ein paar Mal gelobt, macht halt sehr viel auch mit ihrem Körper in diesem Film, ne? Ja, ja. Bei The Favourite, den ich leider noch nicht gesehen habe, der Vorgängerfilm von Lanthimos, wo sie auch mitgespielt hat, da hat sie offensichtlich, also es gab eine Sexszene, da gibt's wohl auch ziemlich viel Sex und sie sollte eigentlich so ein Tuch über sich haben, hat dann irgendwann gesagt, oh, das nervt, können wir es nicht einfach nackt spielen? Ja, und dann der Koordinator hat aber gesagt, dann müssen wir es aber auf den nächsten Tag verschieben. Genau, dann brauchen wir... wie heißt es, Intimacy Coordinator. Und in dem Film ist sie halt auch, also wir haben hier sehr viele Nacktszenen von Emma Stone, auch Full Frontal. Ja, und also da ist sie auch voll eingestiegen drauf. Es ist natürlich schon hart für eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, das so in der Intensität zu haben. Ja. Aber nochmal, dieser Film schafft es, dass ich völlig asexuell mir die Dinge anschaue. Ja. Weil ich bin sofort raus. Ich habe sofort so eine Distanz. Ich glaube, es liegt auch daran, und ich kann es noch nicht mal so an einer Sache festmachen, dass es halt auch wirklich ihre Perspektive auf den Sex ist. Ja. Ja, obwohl die ja wieder lustvoll ist und sehr, sehr getrieben. Ja. Aber dadurch ist nicht die Perspektive auf ihren Körper, sondern. Aber wir sind in ihren Körper und nicht gucken nur Male Gaze auf ihren Körper, das stimmt. Aber ich finde auch, dass der Male Gaze in dem Bordell nicht komplett den Male Gaze verlieren kann. Das kriegt er nicht hin, leider. In dem Bordell klebe ich halt die ganze Zeit, also was ich beobachte in dem Bordell, sind halt vor allem die Männer, mit denen sie Sex hat, weil die ja auch so bizarr inszeniert sind, auch das so stimmt, drüber sind. Und da haben wir diesen einen Typen, der so wie so ein Tier auf allen Vieren zu ihr läuft. Mhm. Dann haben wir den Typen, der seine Kinder mitbringt, genau, diese Schule, wo er seinen Kindern beibringt, wie Sex funktioniert. Und sie sagt dann zwischendurch, ach übrigens, und wenn es schnell gehen soll, hier, Prostata. Und es ist super, wie sie korrigiert auch zwischendurch. Ist das Smell You? Ich finde es super, dass sie dann Regeln festlegt für sich. Ja. Und sagt, ja, okay, du erzählst jetzt eine Memory aus deiner Vergangenheit, ich erzähle dir einen Witz und ich rieche einmal an dir und mal gucken, ob wir dann noch Sex haben wollen. Ja. Und ich finde es total erfrischend, wie er über ihren lustigen, also dämlich lustigen Gag lacht. Cheese to meet you. Ja. Und davor erzählt er ja voll die traurige Geschichte, wo er so richtig bewegt ist, auch kurz. Und das finde ich toll. Das macht natürlich irgendwie ihr Empowerment groß, dass sie sagt, okay, aber jetzt installiere ich hier meine Regeln und guck mal, dass ich das so gestalte, dass es für mich irgendwie cool ist. Es erzählt halt einfach auch Sexualität als Möglichkeit der Befreiung oder Sexualität für die ganz wesentlich ist, dass es ein Teil der Selbstbefreiung ist. Es ist ja kein Zufall, dass der größte Antagonist im Film, der ganz am Ende kommt, Alfie, dass dessen diabolischer Plan ist, sie zu kastrieren und ihr die Klitoris abzuschneiden. Ja. Dass das Unterdrückungsmechanismus schlechthin ist in diesem Fall. Ja. Weil es ihr ihre Lust nimmt. Sie scheint ja, bevor sie sich umgebracht hat, auch einen sehr, sehr starken Sexualtrieb gehabt zu haben. Ja. Es gibt diesen ganz kurzen eigentlich nur, diese kurze Einstellung auf ein Papier, auf dem sich abgedrückt hat, was sie anscheinend früher geschrieben hat. Und das ist einfach nur fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Ja. Und das kann man als Sexualtrieb sehen oder eben als Fluch. Ja. Na, sie war ja offensichtlich ein böser Mensch. Ja. Also nicht sie, sondern sie ist ja das Baby, sondern diese Victoria, die sich umgebracht hat. Mhm. Weil, also ihr Mann ist böse und offensichtlich hatten sie so eine sehr harmonische, böse Beziehung, wo sie einfach ihre Untergebenen fertig gemacht haben. Ja. Furchtbar. Und das ganz. Also aber sie scheint sich auch umgebracht zu haben, weil der Mann dann doch sehr krass war. Ja. Also das ist schon zu sehen. Ja. Es wird halt nicht so, es bleibt halt auch so sehr leer. Ich weiß nicht, was ich mir von dieser letzten Episode halten soll. Vielleicht noch einmal einen richtigen Antagonisten reinbringen, aber irgendwie war das tatsächlich der erste Moment in dem Film, wo mich das Pacing ein bisschen verloren hat. Ich finde, davor ist es wild und laut und bunt und alles. Es ist halt ein doppeltes Ende. Pacing ist halt krass. Ja, genau. Genau, wir haben das Ende eigentlich schon und dann wird diese Episode noch reingeschoben. Ja. Ich glaube, dass Lanthimos durchaus wichtig war, nochmal zu zeigen, wo sie herkommt, weil das ist ja ein großes Rätsel, das über allem schwebt. Aber es war für mich überhaupt kein Rätsel die ganze Zeit. Ja, für mich auch nicht, so muss ich sagen. Und es ist ja auch nicht sie. Ich habe auch sie nie als diese Victoria wahrgenommen. Sie ist jemand anderes. Ja, sie ist ja, komplett ein anderer Mensch. Absolut. Und ich kann aber auch verstehen, dass sie sagt, ja, ich gehe da mit. Ja, das passt total zu ihr. Ne? Weil sie natürlich gucken will, was kann mir das Leben an dieser Stelle bieten und wer war das, in dessen Körper ich da stecke. Ja. Ich finde, dass sie da wieder sehr einfach rauskommt. Die Auflösung, sie schießt in den Fuß und haut ab. Aber es gibt schon diesen bedrohlichen Moment auch. Das war auch wieder ein Moment im Film, wo ich dachte, jetzt kippt's, jetzt könnte es kippen. Weil wenn er dann sagt, und wir würden ihr die Klitoris abschneiden und sie das irgendwie so halb mitkriegt und er sagt, hey, ich habe hier einen Sherry für dich, willst du nichts trinken? Mhm. Ich finde, das ist schon ziemlich düster. Also das war auch, wo ich schlucken musste. Es auch wenn es schnell gelöst ist, ist es ja, trotzdem in dem ist Moment, wo es da ist, es ist voll da. Ja. Es ist so schnell gelöst. Das ist so, da war ich tatsächlich beim Gucken ein bisschen, habe ich mich betrogen gefühlt. Okay, aber was hättest du gerne gesehen? Weiß ich nicht, da gibt es ja viele Möglichkeiten, sowas zu lösen, aber nicht einfach nur mit ich werf dir was ins Gesicht, schieß dir in den Fuß und nächste Einstellung ist, wie ich dich nach Hause geschleppt habe. Vielleicht ist es auch einfach ein Anti-Exploitation-Ansatz. Er nutzt es nicht aus, dieses Thema um so eine Art Porno draus zu machen, sondern er reißt das Thema einmal an, aber viel wichtiger ist, dass es weitergeht. Und weißt du, man so jetzt extrem Gewalt zu zeigen oder so, hat halt auch sowas Exploitatives. Es muss ja nicht Gewalt sein, aber sie braucht mehr Finesse, um das hinzukriegen. Sie braucht mehr, um das da rauszukommen. Ich weiß nicht. Sie ist da rein zufällig in die Lage geraten, ihn mit Fuß schießen zu können. Ja, aber das ist ja auch nicht wesentlich, sondern wesentlich ist, dass also, naja, dass es da egal. Ist. Stört dich das nicht im geringsten, dass sie eigentlich nicht viel gelernt hat am Ende im Sinne von, ich nehme dann, also sie hat viel gelernt, aber sie hat nicht viel gelernt? Nein, ich meine, sie hat in dem Sinne nicht viel dazu gelernt, dass sie einfach dort weitermacht, wo Gott aufgehört hat. Sie macht auch irgendwelche Experimente, in denen sie Köpfe abschneidet und da Gehirne austauscht. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Fortschritt ist. War das nicht eine tolle Freaks-Referenz, wenn er am Schluss da ist? Ja, total. Ich liebe es. Ich finde auch das total zufriedenstellend, ne? Weil das ist halt ein Arsch und der hat seine. Aber wenn ich dann zurückdenke, am Ende denke ich, ja, aber wenn sie jetzt genau das Gleiche macht wie ihr Vater, ich weiß nicht. Aber ich finde, sie hat sich total entwickelt in dem Film. Also es ist auch, ja, natürlich hat sie sich entwickelt im Film. Aber es gibt diese schöne Versöhnung mit ihrem Vater, ne? Wenn sie kommt und sagt, sie ist sauer auf ihn. Ja. Und dann gleichzeitig aber macht sie sich auch Gedanken um ihn. Dann erzählt sie ihm, dass sie Ärztin werden will. Und er ist so froh drüber, weil also es ist wieder so dieses Vater-Tochter-Ding. Ne? Er ist so glücklich, dass sie in seine Fußstapfen tritt. Aber sie hätte was Besseres werden können als ihr Vater. Es ist doch, heißt doch immer, die nächste Generation soll... Sie ist nicht ihr Vater. Sie ist was Besseres. Sie macht was viel Besseres. Ich wette mit dir, sie ist eine viel bessere Medizinerin, als er jemals war. Aber das wird mir nicht gezeigt. Das musst du dir selbst denken. Aber sie hat, nein, allein schon wie sie lebt. Guck mal, sie hat aus diesem Haus, das vorher wirklich dieses enge Gefängnis war, hat sie dieses offene, familiäre Setup gemacht, wo sie mit ihrer Frau, ihrem Mann und ihrer, wie heißt sie nochmal? Aber das betrifft wiederum nicht das Erbe des Vaters. Moment, wie heißt sie? Ich muss gucken, wie sie heißt. Sie ist so toll, sie ist so witzig. Felicity. Und mit ihrer Felicity zusammenlebt. Diese zweite Frau, die sich erschaffen haben, weil ihr sie gefehlt hat. Ja. Übrigens auch ein toller Moment, wenn die gezeigt wird und ihr den Ball abkriegt. Und dann kommt Bella zurück und sagt, oh, ihr habt das nochmal versucht. Echt jetzt? Und sie ist eigentlich eine Kopie von mir. Sie ist genauso eine blasse, schöne Frau in ihren 20ern oder Endzwanzigern. Aber auch hier, es hat ja offensichtlich nicht funktioniert, ne? Max, wir haben dich vermisst, wir wollten das irgendwie nochmal machen und es hat nicht funktioniert. Und ich finde es toll, einfach der Gedanke, der da kurz in den Raum geworfen wird. Der wird nicht ausdekliniert, aber der ist da. Aber es geht dann komplett weg von dem Wissenschaftlichen. Ne? Es ist dann wieder nur die junge, hübsche Frau, die sie sich versucht einzubauen. Aber das ist ja auch, das macht der Film ja auch. Ja, das erzählt der Film dir. Ja, aber das ist so blöde. Ich finde es so schade drum. Ich hätte gerne, dass Godwin ein besserer Wissenschaftler ist. Godwin ist ein katastrophaler Wissenschaftler. Ja. Oh Mann. Naja. Das ist so geil, wie er ganz am Anfang komplett trocken sagt, als ob das Normalste der Welt wäre. Okay, ich hatte diese Leiche vor mir, was sollte ich tun? Naja, es gab nur eine Lösung. Ja, ich pflanze das Gehirn des Babys in das Gehirn. Natürlich, was sonst? Was sonst? Also es sind alle flawed und da muss man sich irgendwie, man muss sich dann damit irgendwie arrangieren, dass selbst die Heldensätze bekommen, eben auch flawed sind und dass man da irgendwie, das muss man navigieren können als Zuschauer, finde ich. Ich finde, dass der Sex insgesamt zu viel Stellenwert bekommt, weil ich glaube, dass da mehr drin ist, dass wir... Das Buch unterstützt das, weil das Buch den Sex nicht so nach vorne stellt. Das Buch hat viel mehr die gesellschaftlichen Implikationen. Das Buch, das man offensichtlich nirgendwo mehr zu kaufen kriegt. Ja, also der Cray. Ja. Und es ist nur ein Teil in diesem Buch, also es ist eine schottische Vorlage. Mhm. Und das Ding war irgendwie so verschiedene von aus einer Anwaltskanzlei, verschiedene Episoden, die aus so Briefen zusammengesetzt sind. Mhm. Und die ist allerdings tatsächlich die längste Episode in diesem Buch. Ich habe es nicht gelesen. Ich würde es gerne lesen. Es klingt ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ich finde die Entscheidung interessant, den Sex so einen Stellenwert zu geben. Das ist offensichtlich gegen den Strich des Buches gebürstet auch ein bisschen. Ja. Es wäre auf jeden Fall ein anderer Film, wenn der Sex nicht so drin wäre. Ich finde diesen Film auch als hedonistische Experience. Ja. Das entsteht dadurch halt. Ja. Und ich finde es spannend, weil das Körperliche so eine wesentliche Rolle spielt. Und es ist ja orientiert an Bildungsroman irgendwie. Ja. Aber das Körperliche spielt so eine wesentliche Rolle und dieser körperliche Genuss, was halt total spannend ist, weil dadurch diese... Es ist unprätentiös. Ich finde, Lanthimos hat immer so was Prätentiöses. Das hat er hier nicht, weil es einfach so krass körperlich ist, dass du dich da voll drauf einlassen kannst. Ja. Und ich werde davon auch einfach mitgerissen. Weißt du, mir fällt ein Vergleich ein mit meinem Berufsstand, den ich früher hatte. Ich war ja Zauberer. Und wenn man als Zauberer auf der Bühne zum Beispiel etwas verschwinden lassen möchte, sagen wir, ich will mich verschwinden. Johannes faltet gerade ein Tuch. Ich weiß nicht, ob er zaubern will, während er erzählt, oder ob das einfach Zufall ist. Ich bin nur nervös. Ich spiele die ganze Zeit diesen blöden Tuch rum. Keine Ahnung warum. Ich wische mir imaginären Schweiß von der Stirn. Egal. Also, wenn ich als Zauberer mich auf der Bühne verschwinden lassen möchte und dann hinten, ganz hinten, hinterm Publikum wieder auftauchen möchte, was zum Beispiel von David Copperfield eine große Nummer war, und dann in dem Moment, wo ich auftauche, kurz davor eine Waffe abfeuere, die einen großen, lauten Knall macht, dann wird der Moment vor diesem Schuss in deinem Kopf als Zuschauer gestaucht. Der Schock dieses Momentes, dieser Waffe, einer lebensgefährlichen Sache potenziell, lässt alles andere, was drumherum passiert ist, so zusammenschrumpfen, dass du das Gefühl hast, dass da kaum Zeit vergangen ist. Deswegen glaubt der Zuschauer, dass du in einer Sekunde von der Bühne hinter die Bühne gekommen bist, hinter das Publikum gekommen bist. Diesen Effekt sehe ich in diesem Film, wenn der Sex abgefeuert wird. Mhm. Alles andere, was drumherum passiert, wird so zusammengestaucht, dass es nicht mehr die Bedeutung bekommt, die es eigentlich haben könnte. Weil der Sex so übergriffig quasi ist. Und das ist noch nicht mal der Fall, nur weil der Sex wahnsinnig viel Platz einnimmt, sondern eben, weil der Sex gesellschaftlich so einen riesigen Stellenwert hat. Und du mit dem Abfeuern des Sex allem anderen ein bisschen die Luft raubst. Aber du machst Magie damit, offensichtlich. Ja, finde ich total faszinierend und spannend, dass das so passiert. Aber das Problem ist, dass der Film dadurch vielen Themen, die er eigentlich haben könnte, ein bisschen die Luft zum Atmen gibt. Ja, verstehe ich total. Weil der Film hat ja auch, das Ding ist ja einfach, dass der Film mit seinen Themen und Motiven und mit seinen Anspielungen, das macht alles drei Lanthimos total gerne, extrem komprimiert umgeht. Er hat das einfach vollgepackt damit, ne? Hm. Und dann hat er diese ganzen Kunst-Arthouse-Film-Dinger. Ja. Und dann packt er aber da drumherum halt dieses krasse, okay, und jetzt wird gefickt. Und dann geht's halt zum Furious Jumping und es ist halt total wild. Und ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, ich würde das sogar mitgehen und würde sagen, geil. weil es einfach halt super unterhaltsam ist. Das Ding geht ja 2 Stunden. Ja, ja, ja. Über zwei Stunden. 140 ja. Minuten. Ja, ja. Ich finde, es kommt halt einfach keine Langeweile auf. Und es ist halt viel Spektakel. Mhm. Und wie gesagt, ich finde der Film hat nichts Erotisches. Und ich glaube, es spielt eine Rolle, also es spielt eine große Rolle, dass sie ein kleines Baby im Körper einer Frau ist. Aber es spielt auch eine Rolle, dass es nicht so inszeniert ist. Mhm. Aber der Sex hat halt sowas Spektakuläres. Der bringt halt Party und Energie rein. Ja, ja, ja. Und Ja, vielleicht ist es auch nur eine große Aneinanderreihung von Zaubertricks mit sehr vielen Knalleffekten und bunt. Aber das macht Spaß. Und es ist trotzdem immer auch, es sind immer diese intelligenten Tüpfel drin, die halt so mitfliegen. Ja. Du musst dir greifen, was du greifen kannst und sagen, okay, hier habe ich ein feministisches Thema, hier habe ich ein sozialkritisches Thema, hier habe ich noch ein bisschen Politik. Ja. Und ich kann total verstehen, dass du das vielleicht auch als zu dünn ansiehst. Und man könnte total gut auch einfach sagen, Style over Substance. Und da ist wahrscheinlich sogar was dran, aber... Ich bin ja großer Fan von Style over Substance, passt. Na, der Film hat doch verdammt viel Style. Ja, ja, ja. Und das rettet den Film auch für mich total, finde ich. Okay. Also es ist wirklich, wirklich, ich würde den Film auch wieder und wieder gucken. Er ärgert mich an dieser einen Stelle oder an der anderen Stelle, aber er ist so gut anzusehen. Und er hat so viele tolle humoristische Momente und ist wirklich super. Und ich finde auch tatsächlich noch ein, zwei gute Implikationen. Nämlich, dass das, was Godwin mit ihr macht, die eigentlich sterben wollte, nun lässt sich wunderbar darüber streiten, ob es besser ist, im Irrenhaus zu landen nach einem Selbstmordversuch oder ob es besser ist, dass man diese seltsame Abomination ist, die er draus macht. Der Film sagt eindeutig, dass es besser ist, dass Bella in der Welt ist, als wenn sie es nicht wäre. Aber das, was es macht, ist die Chance einer Abwärtsspirale, die Familie offensichtlich vorher hatte. Deswegen glaube ich, ist der letzte Teil, der so ein bisschen rangepfropft wirkt, vielleicht doch wichtig, weil wir dann sehen, dass diese Frau sich in einer familiären Abwärtsspirale befunden hat. Ihrem Kind hätte es nicht besser gehen können in dieser Familie. Die wäre genau in der gleichen Problematik gefangen gewesen und hätte kein gutes Leben haben können. Und diese familiäre Abwärtsspirale wurde einmal unterbrochen und sowohl Mutter als auch Tochter in einer einzigen Figur wurde eine neue Chance gegeben. Wissen wir, dass es eine Tochter war? Ich glaube, wir wissen das nicht. Das war einfach ein Baby. Ja, ja, sorry. Aber total, genau. Ich habe es tatsächlich so gelesen von Anfang an, dass die Mutter tot ist einfach. Diese Victoria existiert nicht mehr und das Baby ist das, was... Wir haben das Baby Aber das Baby existiert auch nicht wirklich, weil das Baby... Dazu wissen wir zu sehr, dass das Hirn nicht das Einzige ist, was einen Menschen ausmacht. Also das ist zwar eine relativ moderne Ansicht, dass im Hirn sehr, sehr viel passiert, aber es stimmt nicht mehr. Also wissenschaftlich gesehen sind wir dann drüber weg. Und deswegen, solange das Kind nicht in seinem eigenen Körper aufwachsen kann, ist es nicht wirklich... Wir haben diesbezüglich auch einfach das Frankenstein-Motiv. Frankenstein ist ja auch ein Frankensteins Monster ist ja auch ein künstlicher Mensch, der zusammengepfropft wurde aus verschiedenen Menschen und eine eigene Entität darstellt. Und insofern ist auch Bella Baxter eine eigene Entität. Hast du das irgendwann mal im Kopf gehabt, dass du sagst, Bella Baxter, darum wollen sie jetzt hinaus, dass sie schwanger wird? Oder sowas? Hast du das gar nicht gehabt? Weil die Sache ist ja die, Frankenstein von Mary Shelley erschafft ja auch eine Frau, die ja dann wieder, also er bricht das ab, bevor sie fertig wird. Das Monster will ja unbedingt, dass er das macht. Ne? Genau. Darum geht es ja die ganze Zeit, dass das Monster einsam ist und eine Gefährtin haben will. Und Frankenstein hat dann Angst vor einer Generation von Monstern, die dann erschaffen werden, weil sie sich fortpflanzen und dann eine eigene Entität, einen eigenen Kulturkreis von Monstern erschaffen. Und deswegen wird es abgebrochen. Und deswegen kommt man da vielleicht aber schon drauf, dass das möglich wäre, dass das darauf der Film vielleicht hinaus will, weil sie ist halt einfach ein weibliches Frankensteins Monster. Wo soll es denn sonst hingehen? Und deswegen ist vielleicht auch das so ein bisschen das, was mich wo es mich triggert, wo ich denke, Was ich toll finde, ist, dass der Film das so von der Biologie löst und lässt sie am Schluss einfach ihr persönliches Utopia erschaffen, losgelöst davon. Weil sie hat ja am Schluss ihre Gesellschaft von Freunden und dazu brauchst du aber keinen künstlichen Menschen zu schaffen, sondern du erkennst, dass das Ziel der Reise die Freunde waren, die du auf dem Weg gefunden hast. Und dann sitzt sie halt zusammen mit Toinette, mit Max und mit der Ziege, die einst Alfie war und mit Felicity und sie haben einfach so eine Art, so eine utopische Gemeinschaft geschaffen und wir wissen, mit ihr wird es weitergehen und sie muss dafür kein Kind kriegen, sondern sie kann dafür auch einfach eine geile Ärztin werden und das wird sie ja offensichtlich. Okay, wir sind sehr lang im Gespräch schon. Lass uns mal vielleicht noch die Top 3 aufmachen und dann langsam gen Ende wandern. Jingle. Unsere Top 3. Top 3 Furious Jumping. Bitte, Johannes, dein Platz 3. Mein Platz 3. Was ist Furious Jumping? Muss ich das jetzt als Sex übersetzen oder kann ich es auch als was anderes übersetzen? Ich habe so ein bisschen hin und her überlegt. Ich habe es einmal im Sinne von diesem Film, einmal im besten Sinne und einmal im wörtlichen Sinne. Okay. Ich bin auf viele Sachen gestoßen, die aber leider nicht in die Liste passen. Also nicht passen, sondern sie sind nicht gut genug. West Side Story, Furious Jumping, finde ich super, aber der Film war nicht gut. Also, naja, war schon okay. West Side Story war okay, aber die Story finde ich nicht gut. West Side Story? Ja, ich finde das Musical furchtbar. Und der Film schafft es mir nicht, das Musical komplett zu verkaufen. Du magst West Side Story nicht? Naja, es ist sehr. Alter Johannes. Okay. Heute machst du mich echt fertig. Ansonsten würde ich vielleicht, vielleicht ist es ein Guilty Pleasure, womit der ein oder andere vielleicht widersprechen würde. Henry and June. Über die Geschichte von Henry Miller, seiner Frau June und Anais Nin, die diese Erotikroman geschrieben hat. Ja. Der Film ist ein kleines bisschen Softporn-billig. Aber er hat auf jeden Fall was. Aber er hat was, finde ich. Und die haben so, ja, Furious Jumping, natürlich Sex. Mein Platz 3, Furious Jumping im Sinne dieses Films, auch Sex, und zwar Caligula. Aus dem Jahr 1979 von Tinto Brass, ein Film, der einen schrecklich schlechten Ruf hat, der, glaube ich, besser ist als sein Ruf. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Wo es um den Kaiser Caligula geht, Stiefelchen, der sich wild durch das Römische Reich vögelt. Mhm. Und es gibt sehr viel Sex, es gibt sehr viel Gewalt, es wurden echte pornografische Szenen gedreht. Oh. Malcolm McDowell spielt mit, also unser Alex aus Clockwork Orange. Der Film wurde niedergemacht von der Kritik, der Film ist wirklich verhasst. Ich glaube, der Film ist besser als sein Ruf. Okay. Obwohl es auch so ein Soft-Sex-Porno irgendwas. Ist so ein Exploitation-Film Ende 70er Jahre. Peter O'Toole spielt mit. Okay. Um das nochmal zu sagen. Ja, genau. Okay. Und die sehen wir alle nackt oder wie ist das? Ihn nicht, aber wir haben sehr viel Sex. Okay. Furious Jumping. Ich hätte noch Black Swan. Oh ja, Ballett. Da wird zu Furious gejumpt. Ja, da wird Furious gejumpt, weil sie auch in einer Welt landet irgendwann, die psychisch einfach ist. Es gibt einen Crack in ihrem Bewusstsein irgendwann. Ja, es ist irgendwie, es wird nicht so 100% erklärt, weil Darren Aronofsky auch jetzt nicht so der Psycho-Thriller-Typ ist, sondern eher der so fantastisch allegorisch denkt. Ja. Was auch ganz gut ist in dem Fall. Ja. Aber ja, offensichtlich hat sie irgendeine Form von Schizophrenie, wie auch immer. Ja. Mein Platz 2, der Oscar-Abräumer des letzten Jahres. Everything, Everywhere, All at Once. Wir springen einmal durch alle Dimensionen. Furious Jumping durch die Realitäten, die es so gibt. Da habe ich nicht dran gedacht. 2022 von den Daniels. Toller Film. Super Film. Sehr guter Platz. Es gibt auch eine Episode von uns, in der wir drüber reden. Guckt ihr euch an. Ich habe noch ein paar Honorable Mentions, bevor ich meinen ersten Platz sage. Und zwar hätte ich The Graduate, den ich ja furchtbar fand. Aber ich finde das Furious Jumping lustig, dass er einfach als junger Mensch da voll aufspringt auf diese Avancen der älteren Dame, sagen wir so. Und Furious Jumping bei Inception. Oh ja, das auf jeden Fall. Das wäre wie bei Everything Everywhere All at Once. Genau, ja. Und ich habe auf meinem Platz 1 Nymphomaniac. Oh ja, da hatte ich auch kurz überlegt, ob ich ihn reinnehme. Cooler Platz 1. Ja, da wird auch viel Furious gejumpt und der hat auch eine sehr starke Sex-Positivity, ne? Ja, aber auch schwierig. Mehr Male Gays als dieser Film. Es ist halt ein Lars von Trier. Also auch, er ist auch ein problematischer Film, aber ich fand ihn tatsächlich ziemlich gut. Mein Platz 1, ich muss es einfach im wahrsten Sinne des Wortes nehmen, Big mit Tom Hanks. Tom Hanks spielt auch ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Okay. Hast du den gesehen? Nein. Fantasy-Komödie aus den 80ern. Ein Kind wünscht sich, erwachsen zu sein, also ein 10- oder 11- oder 12-Jähriger und wird dann am nächsten Tag im Körper eines 30-jährigen Mannes wacht, gespielt von Tom Hanks. Wer spielt das sonst in den 80ern? Und er muss dann irgendwie, er ist dann in der Stadt und muss halt irgendwie klarkommen und will seinen kindlichen Körper zurückhaben. Okay. Und es kommt auf jeden Fall zu so einer Szene, wo er eine Frau mit nach Hause nimmt und sie will natürlich Sex mit ihm haben. Okay, und er ist völlig ganz unschuldig und er hat dann dieses riesige Trampolin zu Hause stehen. Und dann, es gibt sogar noch so Missverständnis, so Dialoge, wo sie halt denkt, es geht um Sex, aber es geht ihm eigentlich um was ganz anderes. Und dann, aber die Szene endet damit, dass sie dann auf diesem Trampolin rumspringen. Ja. Und das ist einfach Furious Jumping und das in der süßesten, naivsten Form. Ich habe aus irgendwelchen komischen Gründen, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, im Kopf, dass es auch Sylvester Stallone hätte spielen können. Nein. Es gibt doch so Komödien, die Sylvester Stallone gemacht hat, die wirklich schlimm. Ja, aber sehr, sehr selbstironisch und irgendwie, also irgendwas haben diese Komödien. Es gibt dieses Interview mit Sylvester Stallone, ich glaube in einer Late-Night-Show, wo er sagt, er und Arnold Schwarzenegger waren ja irgendwann befreundet, aber sie hatten immer so eine harte Konkurrenz. Genau. So eine freundschaftliche Konkurrenz. Und Arnold Schwarzenegger hat sich einen Spaß draus gemacht, zu behaupten, dass er einem Film Interesse hätte oder an irgendjemand das weiterzuleiten. Und hat dann, und wodurch Sylvester Stallone gedacht hat, oh, ich muss den Film machen, damit er es nicht macht. Ja. Das war der Film Stopp oder meine Mama schießt, in der Sylvester Stallone in einer Szene dann in Windeln zu sehen ist mit Pistolen in der Hand. Das so, ich, wahrscheinlich das Erniedrigendste, was Sylvester Stallone je in seinem Leben gemacht hat. Aber ich finde, dass das absolut, da muss man Hut ab, muss ich sagen, wirklich das dann noch zu machen und zu sagen, nee, ich stehe dazu, ich mach das jetzt. Finde ich super. Großartig. Das war unsere Top 3. Okay. Zurück in den Film und zu unserem Fazit. Also gerade versucht, unseren Jingle zu verhindern, indem du ihn selber gemacht hast. Das Urteil. Johannes. Ich weiß es nicht. Der Film ist einfach beides. Der Film ist großartig, hat so wahnsinnig viel zu bieten auf visueller Ebene, auf inhaltlicher Ebene, auf Spaßebene, Comedy-Ebene. Manche Sachen sind der Comedy zu schulden, wo ich sage, egal was für Implikationen das hat, ist einfach Spaß und das macht, ist einfach lustig und damit komme ich auch klar. Und auf der anderen Seite schwingt einfach immer das Unwohlsein des, der Pädophilie mit und dieser ganzen Sexproblematik, die einfach schwierig ist. Am Ende muss man wirklich sehr viel darüber reden. Würde ich jedem empfehlen, guckt euch den Film an mit jemandem, mit dem ihr wirklich darüber reden könnt und der das irgendwie möglich macht, das zu reflektieren und nicht einfach nur das in sich hineinzufressen, was da an Sachen passieren, die wirklich in dir wahrscheinlich Konflikte lostreten, mit denen du nicht gerechnet hast. Also wirklich, es ist wirklich ein bisschen schwierig teilweise. Ich finde, der Film ist ein absolutes Meisterwerk. Ich finde, er fällt für mich in eine Reihe von richtig starken Oscar-Filmen in den letzten 5, vielleicht auch 10 Jahren, so wie Everything Everywhere All at Once oder Parasite oder auch Shape of Water, die sehr gegen den Strich gebürstet waren und die man nicht unbedingt als Oscar-Filme handeln würde. Dieses Jahr hat mit Oppenheimer ja wieder eher so ein typischer Oscar-Film gewonnen, ohne Oppenheimer bewerten zu wollen, den habe ich ja nicht gesehen. Ja. Aber die Jahre davor hatten wir es ein paar Mal, dass Filme irgendwie weit vorne waren, bei denen man nicht damit gerechnet hätte. Und das ist sowas wie Parasite und Everything Everywhere All at Once. Und dieser Film fällt für mich auch irgendwie so in diese Reihe, hey, es passiert wirklich gutes Zeug. Es gibt wieder einen Raum für schräge, bizarre und vor allem außergewöhnliche Filme, die was anders machen. Ja. Und das finde ich total toll. Und dieser Film ist nicht nur gut, weil er was anders macht, sondern dieser Film macht so viel richtig an so vielen Stellen. Und ja, wenn man Probleme hat mit einer Darstellung von sehr viel Sexualität, vielleicht auch mit einer Romantisierung von Sexualität, die gewisse Aspekte in diesem Bereich verschweigen, im Bereich der sexuellen Gewalt oder so, dann sollte man sich überlegen, ob man den gucken will. Ich glaube, der Film ist ein audiovisuelles großes Erlebnis, der unglaublich viele Themen anreißt und dadurch auch gewisse intellektuelle Stimulanz mitbringt. Aber eben nicht nur. Meisterwerk. Wirklich, wirklich, wirklich, wirklich ein guter Film. Einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren frisch gesehen habe. Fantastisch. Muss ich jetzt die ganze Zeit zusammenreißen, noch die Themen gleich nochmal aufzumachen, die mich gestört haben. Absolut, einen muss man sehen, Film meiner Meinung nach. Meine Güte. Kannst du mir sagen, warum sie nicht Godwins Gehirn in den Typen gepflanzt haben? Statt, also die arme Ziege kann auch nichts dafür. Godwins Reise war zu Ende. ja, okay. Wenn ihr wissen wollt, womit sich Johannes nächste Woche revanchiert, ich hoffe, es ist was ich auch, wo ich auch gegen ankämpfen kann, dann bleibt noch kurz dran. Oh, stopp, nein. Johannes wird sich, glaube ich, nächste Woche nicht revanchieren. Das wollte ich nämlich. Wir haben nämlich nächste Woche endlich wieder einen Publikumswunsch. Yes. Und zwar von einer richtig langen, treuen Stammhörerin, nämlich von Liz, die nächste Woche Geburtstag hat und sich wieder was zum Geburtstag gewünscht hat, wie schon letztes Jahr. Und was das ist, werden wir nach dem Jingle verraten. Also insofern bleibt dran und ansonsten Schöne Woche euch noch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Liz, wir dürfen ja noch nicht gratulieren. Es ist ja noch eine Woche. Ist ja noch. Aber wir können schon mal sagen, wir können schon mal ankündigen, was es von Liz und für Liz geben wird. Jawohl. Und ich habe mich sehr drüber gefreut, nämlich Get Out von John Peele. Wir haben über Us gesprochen. Ja. Den Nachfolgefilm. Da war ich ein bisschen, naja. Ja, du warst nicht so 100% davon begeistert, ne? Also es gab gute Sachen, aber es gab schon so Sachen, wo ich denke, naja, das geht so in meine Horror-Aversion hinein und ist irgendwie nicht. Naja, hört's euch an. Ich bin sehr gespannt, was du von Get Out hältst. Also ist auch schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ich hatte so abgespeichert, dass Us der bessere Film ist. Ah, okay. Aber Get Out war natürlich der höher gefeierte Film. Ja, okay. Der auch wirklich, also ich fand den auch gut. Und ich bin gespannt, wie ich ihn heute wahrnehme. Und, ja. Aber auch wieder, geht wieder in die Richtung Horror, trifft Sozialkritik und echt clever und witzig und auch ein bisschen unheimlich und auch ein bisschen brutal. Okay. Genau, wenn ihr hören wollt, wie wir über Get Out reden, schaltet nächste Woche ein. Danke. Bis dahin. Ciao.